ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endcast mit Julius. Ach, 158. Aus Berlin-Pankow. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, Renke. Und viele Grüße nach Dublin. Erinnerst du dich noch an die Story von diesem Jesus-Bild, was von so einer Spanierin übermalt wurde, das war komplett schlimm aussah? Ja. Hast du das Tattoo gerade gesehen von diesem einen Spieler? Nee. Ich meine mir ziemlich sicher, dass das dieser Jesus war. Nee. Also dieses Tattoo nicht. Hat etwas drunter gelitten, dass die Haut in Bewegung war. Wir schauen gerade das Europa-League-Finale Atalanta-Bergamo gegen Bayer Leverkusen. Und eigentlich wollten wir das schon vor 2 Wochen aufnehmen, Dennis. Ja. Warum ist das denn nicht passiert? Ich war beschäftigt. Ah. Ich meine, schlimm. Entsetzlich. Beschäftigt. Also, wenn ich an Tattoo, also, keine Ahnung, ich verzeihe bei Tattoos mittlerweile viel. Ach. Ja. Also, ich neige immer noch dazu, wie hieß die schöne Facebook-Seite? Todesstrafe für Tattoo-La? Weil du keine Reinhaut bist dann. Wie hieß es noch? Reinhaut hieß es so? War irgendwie tattoofrei und genau. Schlau und glücklich, tattoofrei oder so ein Bullshit. Weil reine Haut, Reinhaut. Ja. Tattoofrei und glücklich, genau so war das, glaube ich. Nee, ich verzeihe sehr viel mittlerweile bei Tattoos. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn sich Fußballspieler ein Bild von sich selbst auf den Rücken tätowieren lassen. Oh Gott, wer hat das denn gemacht? Das kennst du nicht. Oh nein, lass mich nicht sagen, dass es Ronaldo ist. Oder nein, so. Nein. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, es geht um den FC Bayern München. Ach ja, ich hatte ein paar fachliche Fragen, ja? Die ich dachte mir, die stelle ich mal off-air, weil später gibt es wieder böse Kommentare, dass es in diesem Podcast um Fußball geht und das wollen die Leute scheinbar nicht hören. Und hier siehst du jetzt gleich den Rücken des deutschen Nationalspielers Leroy Sané. Der einfach ein Bild von sich selbst. Oh, Jesus Christus. Das wusstest du gar nicht. Nee. Oh Gott. Das ist wirklich absurd. Ach, der deutsche Fußball. Ja. Aber warum hat denn der ist auch die Nummer, sehe ich gerade, 44866 drauf. Was soll das denn? 44866. Ist das die Auskunft? Ich wollte gerade sagen, 11833, das überlege ich mir. Das kann ich mir vorstellen. Oh, by the way, die Telekom hat ihre Auskunft abgeschaltet. Nein, warum das denn? Nutzt keiner mehr. Wie? Ja. Okay. Wer hat das denn, wo war das denn zuletzt hin ausgelagert? Können wir das rausfinden? Weißt du, ist die Regie? Nee, tatsächlich, also ich meine, die hatten scheinbar Arbeitsplätze, also deren Auskunft war irgendwie noch in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo, in so einem Callcenter, ja. Und die werden jetzt intern verteilt, die Mitarbeitenden. Ach so, das waren echte Telekom-Mitarbeiter? Das war irgendwie Nein. Telekom Mehrwert Service GmbH, whatever. Also, die lösen gerade die ganzen alten geilen Scheiß auf. Die haben ja auch die Telefonkarten letztes Jahr eingestellt. Telefonzellen sind ja auch vorbei. Ja, genau. Es geht bergab. Ja, das ist Vernichtung von Infrastruktur. Ja. Ja, das ist Vernichtung. Telefonzellen abschaffen, ja. Das ist Vernichtung von Infrastruktur und nicht hier irgendwie Gasnetze rückbauen und so. Ihr habt sie doch nicht alle. Wie heißen die noch, die immer die ganzen Drogen nehmen? Der deutsche Städte- und Gemeinde. Ja. Kommunal, Städte, Gemeinde, Dachverband, Bund. Ach, der Gemeindetag. Der Landkreis- und Gemeindetag oder so Bullshit. Ja. Ich habe tatsächlich hier, fang mal direkt mal an. Ja, gerne. Ich habe letztens wieder Twitter aufgemacht. Ja. Das habe ich nicht ins Pad geschrieben, weil ich dachte, das überrasche ich dich mit damit. Ja, das ist sehr gut. Ich kann auch ein bisschen von Twitter erzählen und generell so von diesen Microblogging-Diensten. Können wir einfach dazu sagen, wieso unser Stand ist. Ja, aber es ist immer noch ein Podcast mit 2 Männern. Deswegen sollten wir mal wieder über Technik sprechen. Ja, wir haben noch nie so richtig über Krypto gesprochen. Oh, das ist ein gutes Stichwort, worum wird es jetzt gehen tatsächlich. Und zwar habe ich das erste Mal so eine Fake-Anzeige gesehen, dachte so, geil, der Russe, der will mich propagandieren. Ja. Hier, du siehst mal hier, da Alice Weidel mit so einem Fake-ARD-Sherpick. Alice Weidel, ich bereue es nicht, die Wahrheit zu sagen, sie wird vielen Menschen helfen, so wie sie mir geholfen. Okay, ja. So, und dann öffne ich diesen Link, weil ich dachte mir, okay, da bin ich jetzt interessiert, und komme auf diesen Fake-Bild-Artikel. Ja. Und da ist die Überschrift, die Deutsche Bundesbank verklagt Alice Weidel wegen ihrer Äußerung in einer Live-Sendung. Und ich dachte, okay, gut, spannend. Und das ist bestimmt irgendein irgendwann willst du mir erzählen, irgendwas Bullshit oder so. Aber es ist tatsächlich ein Krypto-Scam. Und dann habe ich das gelesen, dachte mir so, wow, das ist schon ein interessantes Kammerspiel, was sie da mir ja aufgeschrieben haben. Und dann geht das los. Ich lese jetzt vor tatsächlich. Alice Weidel, ich sage Ihnen was. Sie müssen nicht hart arbeiten, um reich zu werden. Und wenn man das merkt, fällt es einem viel leichter, mit Geld umzugehen. Markus Lanz. Es geht also scheinbar ein Bericht über eine Markus-Lanz-Sendung. Es ist leicht zu reden, wenn man ein Prominenter ist. Gewöhnliche Menschen leiden jeden Tag, um ihre Familien zu ernähren. Und wissen Sie was? Wir haben nie genug Geld. Wir wollen immer mehr. Und dann Alice Weidel. Denken Sie, ich arbeite nicht hart genug? Oder dass ich einmal anders war als die meisten Deutschen? Glauben Sie mir, wenn ich von einem Gehalt gelebt hätte, wäre ich nie Millionärin geworden. Und wenn mir jemand sagt, ich hätte einfach nur Glück gehabt, dann lache ich ihm ins Gesicht. Denn heute gibt es im Internet alles, was man braucht, um reich zu werden, ohne von der Couch aufzustehen. Und dann, quasi in diesem typischen Bild-Duktus, das plötzlich so Kursivtext, wo erklärt werden Dinge, das haben sie übernommen tatsächlich. Und man konnte sehen, wie wütend Alice Weidel nach diesem Satz war. Sie fing an, mit der Moderatorin zu streiten. Hier ist Markus Lanz wirklich weiblich geworden. Was? Ich kann überhaupt gar nicht mehr folgen. Was ist das? Wer denkt sich denn sowas aus? Es geht weiter. Es geht weiter. Und zu streiten mit der Moderatorin, Sick, ja. Und verriet versehentlich ihr Geheimnis, dass sie reich macht. Alice Weidel. Du glaubst mir nicht, plötzlich wird geduzt. Geben Sie mir 250 Euro und ich werde mit der Plattform, die Namen werde ich jetzt hier nicht verraten, in 12 bis 15 Wochen 1 Million verdienen. Und dann Markus Lanz. Ich habe gehört, dass die eine Software gibt, die künstliche Intelligenz nutzt, um mit Kryptowährungen zu handeln. Jetzt wissen auch alle unsere Zuschauer, wie sie heißt. Und dann Alice Weidel. Es wird jetzt dramatisch. Ich bin sofort bereit, 20.000 Euro zu zahlen, wenn Sie diesen Teil aus der Wiederholung herausschneiden. Das habe ich nicht gemeint. Und dann das ist der Wiederholung. Markus Lanz, nur zur Erinnerung. Wir sind auf Sendung. Alle unsere Zuschauer haben gehört, dass sie dank der Plattform reich geworden sind. Jetzt haben sie keine andere Wahl. Sagen Sie es den normalen Menschen in Deutschland, wie sie ebenfalls Geld verdienen können. Oder den Millionären, oder sind den Millionären die einfachen Leuten vielleicht egal? Und dann geht's weiter. Alice Weidel. Ihr müsst kein Monster aus mir machen. Ich werde Ihnen sagen, Dudes wie ihn, wie Sie Geld verdienen können. Aber gib mir erst dein Telefon und lass mich 250 Euro investieren. Und dann in Kursiv, Markus Lanz reichte Alice Weidel sein Smartphone, worauf sie über diesen Link für das Projekt registrierte. 5 Minuten später gab Alice Weidel das Telefon zurück. Also das heißt, das ist auf Live-Sendung. Und 5 Minuten ist dann Alice Weidel am Rumfummeln. Oh Gott. So, und dann blablabla geht's weiter. Und dann geht dieser Artikel, dieser Zitat, und während der Sendung wird dann von der Bundesbank angerufen und interveniert, blablabla. Wie lange geht das denn noch? Ernsthaft, der ganze Dialog geht noch ewig. Und dann geht die Seite, hört auf und dann genau, sie reden und dann, darauf wurde die Sendung unterbrochen und dann ging sie weiter und Chefredakteur und Tag 1 und dann gibt es so gescreente Screenshots von irgendwie von Markus Lanz Bankkonto in diesem Artikel. Was? Und zwar auch folgenden Kontoauszug. Das klingt wie so ein Fiebertraum irgendwie. So, guck mal hier, das unten deutsche Bankkontoauszug von Markus Lanz. Und es ist einfach geht darum, wie er einfach in einer Woche 1 Million gemacht hat. Und es gibt so Fake-Kommentare noch von Lady Sherry. Und als Bauarbeiter ein super Artikel. Und ach, du Scheiße. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe echt gedacht, ich krieg da irgendwie so einen Russen-Nap. Aber das war super. Das müsste man wirklich mal als Kammerspiel aufführen. Das ist tatsächlich sehr gut. Die Idee. Wie kommt man denn da? Also gut, dass man irgendwie so AI-Artikel sich erstellen lässt, okay. Aber am Ende muss das doch auch jemand irgendwie abnehmen. Ja, vor allem muss jemand diesen Prompt füttern. Und für so einen muss erstmal wirklich einen langen Prompt schreiben. Ja, genau. Und vor allem wahrscheinlich auch mehrere, verschiedene Teile nochmal neu schreiben zu lassen oder so. Also, wunderbar. Gut. Das sagt eigentlich alles zu Twitter. Ach nee, X aus. Ich krieg da tatsächlich nur Werbung für Spiele, aber immer mit diesem Hinweis, wo dann drunter steht, Achtung, User haben uns mitgeteilt, dass das Gameplay gar nicht so aussieht wie in der Werbung. Ja, Klassiker. Und aber generell kann man feststellen, dass Twitter ist einfach kaputt. Ja. Also man kann es wie ich nicht mehr benutzen. Weil auch wirklich alles ist einfach nur Scam-Werbung oder irgendwelchen Scheiß. Und alles komplett voller Hass. Ja. Also überall, also selbst bei jedem Scheiß, der völlig unverdächtig ist, alles komplett voll mit Hass. Und ich, was ich nicht raffe, ist, wie kommt das denn, dass diese ganzen Leute dann nur noch Geld dafür ausbezahlen? Weil die haben ja alle einen blauen Haken und schreiben super lange Posts, einfach nur, um den ganzen Tag irgendwie Hass ins Internet zu kotzen. Ja, weil du kriegst ja scheinbar, du wirst jetzt ja erfolgsbeteiligt an deinen Views innerhalb X. Und gleichzeitig hat X dann irgendwie Leute, die halt sehr viele, denen sehr viele Leute gefolgt sind, ihnen quasi zwangsweise dieses X Premium geschenkt mit dem blauen Haken. Sie konnten diesen blauen Haken auch nicht mehr ablegen. Ja. Und ich glaube, es ist einfach ein Multilevel Scheme, dieses Ding. Ja, aber das ist doch nicht, aber das sind ja so einfache Diesel-Dieters, weißt du, die sind doch nicht, die haben vielleicht 500 Follower oder so, aber die sind engaged. Und die machen einfach Engagement die ganze Zeit. Und die werden die ganze Zeit mit dieser Hass einfach gefüttert. Und aus diesem Hass, also eine Schweinemast ist das. So. Da wird einfach mit Hass gemästet. Apropos Schweinemast, kommen wir zu Mastodon. Wie sieht's denn da aus? Da ist eher, ich weiß nicht. Also, it's fine. Ja, ist okay, aber ist halt auch irgendwie so, boah, ist nicht so viel los, habe ich den Eindruck. Nee, also ich habe Mastodon jetzt für mich so weit entdeckt, dass ich auf so einer Specialty-Community bin, wo es nur um Barnes-Bezüge geht und so. Ja. Und das ist da ganz nett, weil dann bist du mal unter Leuten leiten, das ist halt wie so ein Letter-Club. Nutzt du die lokale Timeline, ja? Tatsächlich, da kann ich die lokale Timeline nutzen. Aber vorgestern mal wieder reingeschaut habe, tatsächlich war Blue Sky. Und das ist irgendwie jetzt so das, was so ein bisschen am meisten, finde ich, erinnert an das, was Twitter mal war. Vor allem, weil jetzt Blue Sky so langsam mal technologisch so weit ist und so einen interessanten Ansatz hat. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast mit diesen Feeds, diesen kuratierten Feeds. Und zwar, was du machen kannst, ist, dass du kannst einfach ein Skript schreiben und sagen kannst, okay, Blue Sky gibt mir alles, was reinkommt, also quasi, das nennt sich dann Firehose, also der Feuerwehrschlauch aller Posts. Mhm. Und du kannst dein Zeug draufwerfen, also wie Bewertungen, also du kannst Algorithmik draufwerfen und Leute können diesen kuratierten Feed dann abonnieren. Ah, okay, also du bietest einen eigenen, genau, so durch einen Algorithmen an. Kuratierten Feed. Genau, und dann gibt es dann so Varianten wie, natürlich zeig mir bitte nur alle GIFs an oder alles nur, worum es um diesen Hashtag geht oder um Folgendes. Ah, ja. Okay. Oder filter mir bitte alles raus, wo irgendwie Slurs drin sind. Und das ist dieser Ansatz von diesem Stackable, dass die sagen, okay, stapel dir mal dein Zeug bitte und kuratiert es so, wir haben keinen Algorithmus, wir als Plattform, sondern du kannst dir einfach einen mitbringen. Okay, das ist cool. Also das finde ich gut. Das Problem ist nur so ein bisschen, dieses ganze Microblogging-Ding ist halt einfach generell tot. Ja, so ein bisschen. Also seitdem Twitter gestorben ist, und das fing ja schon an, bevor hier Elrond das übernommen hat, und danach ist ja nur noch schlimmer geworden. Ja. Und jetzt ist das Ding einfach komplett vom Bus gefahren und damit ist das auch alles ein bisschen gestorben, habe ich den Eindruck. Also benutzen so richtig zum Austausch kann man das nicht mehr. Und ich versuche jetzt so ein bisschen, glaube ich, nehme ich mir mal vor, Blue Sky so ein bisschen so zu nutzen, wie ich früher Twitter benutzt habe. Ja, das mache ich aber auch. Ich benutze auf Mastodon, mache ich weiterhin mein Shitposting. Also dass ich auf meinem Zug-Content-Account, da bin ich relativ ernsthaft unterwegs und schreibe halt über meine Reisen oder Beobachtungen oder irgendwie Zeug. Aber auf meinem Hauptmastodon mache ich weiterhin mein Shitposting-Zeug. Ich bin niemandem irgendwas schuldig, da irgendwie ernsthaften Content zu produzieren. Ja. Dementsprechend ist Ich bin ja bei chaos.social und ja. Ich schreibe immer über Politik ohne Content Notion. Ja, das ist der Grund, warum. Ich würde chaos.social einfach verlassen, weil das ist einfach. Also deren Ziel nicht mit deinem Wunsch, wie so eine Plattform zu funktionieren hat, aligned. Also das übereinstimmt nicht. Das Venn-Diagramm ist dünn. Also es gibt eine kurze Überlappung. Ja. Deswegen würde ich da weggehen. Die soll mich da entfernen. Die soll nicht rauskomplimentieren. Die soll mich rausschmeißen. Okay. Das ziehe ich gar nicht ein. Ach, du schreibst also nicht Depol über deine Tröts nach dem Motto Christian Lindner, also ich halte die Meinung von Christian Lindner falsch, CN Depol. Was für eine, ich finde es eine unfassbar alberne Scheiße. Ja, ich weiß, das ist euer verdammter Server und ihr bestimmt die Regeln, bla bla bla bla bla. Ja, aber da sind wir wieder bei der berühmten Ambiguitätstoleranz. Ja. Es kann ja wahr sein, A, dass sie ihre Regeln bestimmen und dass es ja für sie ganz gut funktioniert. Ja. Letztlich muss es auch doof sein. Genau. Und was man auch sagen muss, ist, wenn man einen Raum herstellt, anbietet, zur Verfügung stellt, ja, dann darf man natürlich die Regeln darüber bestimmen. Genau, aber wenn der Raum so groß ist und vor allem man über diesen Raum Anschluss an andere Räume finden kann, sagen wir mal, stell dir mal vor, du bist, stell dir mal einen Schützenplatz vor. Ja. Es ist Schützenfest. Ja. So. Der ist komplett voll, da sind Karussells, Fahrgeschäfte, Fressbütchen, dann sind da so, so zwei, drei mittlere und ein riesengroßes Festzelt, ja. Die sind da aufgestellt. Und die Festzelte werden natürlich auch von bestimmten Leuten betrieben. So. Das Hauptfestzelt, meinetwegen vom jeweiligen Schützenverein und die beiden anderen, die drei kleineren oder was, oder das Zelt mit der Liveband, dann irgendwie von, was weiß ich, lokalen Veranstaltern, Schaustellern, was auch immer. Natürlich bestimmen die alle ihre eigenen Hausregeln. Aber das ist ja öffentlich zugänglich, ohne Gesichtskontrolle. Und du willst ja auch, dass, also alle haben ja auch ein Interesse daran, dass das wahrgenommen wird, um das große Ganze Schützenfest oder das große Ganze Mastodon auch irgendwie zu fördern und diese ganze Kommunikationskultur. Das heißt, wenn man zu rigoros ist, dann macht man damit auch die ganze Idee kaputt und übt sozusagen Verrat an der Idee. Und ich finde auch, und das ist noch so ein weiterer Punkt, je größer das ist, das, was man anbietet, desto mehr muss man auch gezwungen werden, Leute reinzulassen. So wie bei der Bahn zum Beispiel, die ja ein Quasi-Monopol hat, da gibt es den sogenannten Kontrahierungszwang. Die müssen mit dir einen Beförderungsvertrag abschließen, wenn du das willst. Und da kann die Bahn nicht Nein sagen. Und so ähnlich sehe ich das auch bei Mastodon-Instanzen. Content Notion, Politik am Arsch, ohne mich. Aber ich finde es sehr schön, dass du davon ausgehst, dass sie ja wollen, dass die Idee größer wird. Wenn ich mir so mal jedes Mal ansehe, wenn damals diese Twitter-Wellen rübergeschafft sind auf Mastodon, wie alle abgekotzt haben, dachte ich mir, oh Gott, jetzt kommen die Normies, die wissen nicht, wie wir hier umgehen. Ich glaube, viele, gerade, also glaube alle, also viele, die auf Chaos.social unterwegs sind, sind ganz happy drum, dass das relativ klein ist und auch klein bleibt. Die haben gar nicht den Anspruch, ein Meinungsmarktplatz zu sein oder eine Art öffentlicher Raum. Ich glaube, die sind froh darüber, dass es ein semi-öffentlicher Raum ist und dann kann man halt wenigstens, dann kann man halt seine Regeln da durchsetzen, ohne, der ganze Club funktioniert ja so. TTC ist ja insgesamt auch so ein, ja klar, also es, prinzipiell ist das schon irgendwie eine Veranstaltung, wo 15.000 Leute raufgehen. Wir haben irgendwie Vorträge, die irgendwie in die Tagesschau kommen, also Inhalte in den Vorträgen kommen in die Tagesschau, in die 20 Uhr Tagesschau, aber gleichzeitig, weißt du was, wenn Pressevertreter da rumlaufen, dann stellen wir die zwei Aufpasser neben dran und gucken drauf, dass sie nicht das filmen, was sie nicht dürfen. Sagen wir mal so, innerhalb des Internets zieht das quasi, oh, wir sind so groß, wir hätten eigentlich eine Verantwortung gegenüber Gesellschaft und der Öffentlichkeit offen zu sein, gleichzeitig wie intransparent und wie intransparent man auch insgesamt sein möchte, das ist da im Kleinen einfach. Also, nun ist ja aber auch nicht so, dass Chaos.social, es ist ja nicht, das ist ja nicht das offizielle, der offizielle TTC. Nee, aber es ist derselbe Ethos. Ja, also es sind Leute, die aus dem, aus der Community kommen, die das machen. Also eine gewisse Überschneidung gibt es da, aber man kann jetzt das wäre ich vorsichtig. Das, nee, aber ist, schon, ist dieselbe Kultur, meine ich. Ja, genau, das genau. Kulturell ist es bestimmt, gibt es da Ähnlichkeiten. Und ich finde aber die Regeln, die sie für dieses Ökosystem da geschaffen haben, das ist hanebüchener Quatsch mit deutlichem Hang zum Heulsusentum. Das Schöne ist ja aber an Mastodon ist, das können ja sein, du kannst einfach woanders hingehen. Ja, genau, aber das will ich nicht. Ja. Die können mich mal am Arsch lecken. Und das ist auch, also das ist halt das Ding, ich weiß nicht, das ist mir nicht destruktiv genug. Ich glaube, da sind deine Ziele und deren Ziele überschneiden sich da nicht so ganz. Ja, das ist mir egal. Das sage ich, also nämlich rausschmeißen. Ah. So. Apropos rausschmeißen. Content-Notion-Politik, ey, Leute. Jetzt hier. Richt euch doch mal ein. Ja, apropos rausschmeißen. Content-Notice, so Fußball. AstroTV wird eingestellt. Oh, ja. Ist das vielleicht der Grund, warum die Schiedsrichterleistungen von Dennis Aitken in den letzten Monaten stark nachgelassen haben? Meinst du, der ist gedanklich mit seinem Business gerade beschäftigt? Mit? Business? Er ist ja auch, kommt er nicht, wo kommt er eigentlich gebürtig her? 100 pro Stuttgart. Ja, ne? Denkt man eigentlich. der muss irgendwo aus Süd, ja, aus Südwestern schon kommen. Guck mal nach, wahrscheinlich, nee, in Nürnberg ist er geboren. Ja, aber hey. Das ist fast dasselbe. Ein deutscher Fußballschiedsrichter, Betriebswirt und Online-Unternehmer. Ja. Genau, AstroTV. Stimmt, der TSV Altenberg, richtig, das ist dein Verein. Ja, das hätte ich sogar gewusst. Der wird zum 31. Dezember 2024 eingestellt, nach 20 Jahren seinem Betrieb. Ist schon krass, also das ist schon einfach schon der Ohr, also das ist schon der Abzocksender. Also das ist wirklich, also bevor es Telegram gab, ja, sind die Dummen da hingegangen. Ja, nur dass die da halt nicht, also das Gute, also oder das Schlechte eigentlich an sozialen Medien, unter das ich, da würde ich jetzt Telegram auch mal drunter fassen, weil das ja auch, die auch so ein Forensystem ja geschaffen haben mit diesen großen Gruppen. Ist, dass sie senden können, die ganzen Dummen. Genau, also alle können teilnehmen. Ja. Und früher sind die einfach vom Fernsehen oder vom Rundfunk beschallert worden, ja, und haben ab und zu mal, wurden per Telefon durchgestellt und konnten was sagen. Das war schon, ich würde sagen, das war trotzdem eine bessere Welt. Also ich, ja, würde jederzeit sagen, AstroTV, sogar drei Sender davon, ja, irgendwo live, die ganze Zeit senden, dafür aber Telegram abschalten, finde ich, ist ein fairer Deal. Ja. Ja, tatsächlich ist vorbei. Die machen jetzt irgendwie so Digitalzeug vor allem dann am Ende, also. Haben die eigentlich, wie ist es, hast du es in den letzten Jahren mal geschaut? Also ich habe das ja früher ab und zu ganz gerne zur Belustigung geguckt. Das muss so, ja, weiß ich nicht, Ende der Nullerjahre gewesen sein, als das mehr oder weniger gerade anfing. Und da war das, da wurde es dann auch viel von Kalkofe. Genau, also man kennt es halt von Kalkofe. Genau. Und da hat man sich das schon angeguckt. Aber jetzt in den letzten Jahren, da war ja auch immer dieser eine Typ, der hat die Zukunft an der Zigarettenasche vorhergesagt. Kennst du den? Das denkst du dir auch. Nein, das ist kein Scherz. Da hast du angerufen und gesagt, ja, ich habe diese und jene Frage. Ist irgendwie, das meine gequatscht. Auf der Arbeit läuft es gerade schlecht und so. Und ich verstehe mich nicht so gut mit meinen Kollegen. Soll ich dranbleiben und einfach sozusagen es runterschlucken und durchziehen, kommt da eine Verbesserung auf mich zu oder soll ich mir was Neues suchen? Und dann hat er sich eine Kippe angezündet, hat da mehrfach dran gezogen und hat die immer so nach oben gehalten, also nicht so schräg, sondern nach oben, sodass sich die Asche dann so ein bisschen sozusagen, ja, drauf gestapelt und dann hat er die so gedreht und hat die von allen Seiten angeguckt und hat dann auch geschaut, wie qualmt das und wohin qualmt der lang, den gibt's wirklich. Aber die Frage ist, haben die jetzt auch, gibt's sowas jetzt auch mit 11 Bar? Wollen wir das auf Twitch machen? Ja, okay, oh ja. Wir lesen aus Liquids. Hier, Dampfer-Liquids. Oh, meinst du, ist das bei Twitch erlaubt, also dürfen wir da eine Partnerschaft mit 11 Bar oder so abschließen? Das Ding ist, also das Schlimme ist ja, dass das, also klar, wir machen es darüber lustig, aber gerade bei jungen Menschen, irgendwie, warum hab ich das auch geschafft? Also wenn ich Tinder benutze, ja, dann ist das Thema so Astrologie immer noch, kommt noch vor. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an diese Weiß-Artikel, wo irgendwie irgendwelche mit 30-Jährigen davon erzählt haben, dass Astrologie total wichtig ist für sie im Leben? Also Leute, komplett aufgeklärte Leute. Ja, ja, nee, das gibt's auch. Und ich habe auch, Und es fängt ja gleich klein an, es fängt ja bei diesem ganzen Quatsch an, bei diesen ganzen Persönlichkeitsprofilen. Bist du ein IBGTQ? Ja. Big Smile hier. Oder Plus? Ja. Und, oder eine Kiwi. Oder eine Kiwi? So. Vorsicht. Wieso? Kurz vor Bildkommentar. Wieso? Was? Das wäre ein guter Franz Josef Wagner Kommentar, dem Motto. Heute wollen alle jungen Leute eine Kiwi sein. Hä? Ich dachte, Kiwi sind die. Moment, habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich dachte, so. Kiwi sind die Anti-Woken. Warte mal. Kiwis anti-woken? Die haben doch so ein Kiwi-Emoji immer in ihrem Namen. Ach so, ja, stimmt. Ach, die Vollerschaft der Fischbiologin. Ach ja. Fischbiologin? Oh ja, also Kiwi, weil es eine zweigeschlechtliche Pflanze ist. Ach du, oh Gott, ach du Scheiße, sind die billig. Ja, aber es ist natürlich auch Hybrid-Kiwi-Sorten sind, die sich selbst befruchten können. Siehe mein fucking Balkon. Ja. Ach ist, du ja, Scheiße. Es geht darum ist es Kiwi. Die Dummheit der Menschheit ist einfach so unfassbar groß. Ah. Nee, ich dachte, du meintest einfach nur, dass heute junge Leute sich als nicht mehr als hetero, sondern als Avocado-Sandwich identifizieren. Ach so, nein. das ist jetzt billig. Nein. Nee, ich meinte diese... Ja, ich erinnere mich an die TERFs, an die Transfeinde auf Twitter. Die haben tatsächlich die Kiwi, weil die halt zweigeschlechtlich ist. Da gibt es ja nur zwei Geschlechter. Das habe ich davon erzählt? Aber es ist so wunderbar. Habe ich davon in der letzten Sendung erzählt? Dass ich mit den Rostock-Fans zusammentun? Ja, dass ich auf dieser Toilette war, auf dieser Feministen Autobahn von Hansa Rostock. Auf dieser Autobahntoilette war und da... Ja, das hast du in der letzten Sendung, glaube ich, erzählt. Ja, genau. Und das ist da irgendwie so ein lang, also wirklich so ein Absatz geschrieben hat darüber, dass nur zwei... Wer kommt denn in so einem... Das war auch noch so eine alte Scheißtoilette, die so richtig, richtig mies nach Pisse stinkt. Da sich Zeit zu nehmen. Da. Das, genau. Und da schön mit dem Edding erstmal so einen fetten Absatz darüber zu schreiben, wie man glaubt, ja, gibt nur zwei Geschlechter hier, aber das ist so wichtig. Und dann... Also sich da reinzustellen, sich zu entblöden, das zu machen, auch diesen Gestank auszuhalten und dann auf einer Autobahn, wer soll denn das Publikum sein? Wer hält denn da an und liest das? Busfahrer, LKW-Fahrer? Ja, aber die lesen doch nicht das auf der Toilette, die lesen einfach Welt. Also ich habe das irgendwie nach wie vor nicht verstanden, was das soll. Ja, ich weiß nicht, wo wir wieder hier abgebogen sind. Jedenfalls ist AstroTV wird jetzt eingestellt. Ja. Und es ist ein bisschen traurig. Und wir sollten einfach vielleicht einfach auch mal Esoterik anbieten oder so. Vielleicht machen wir es demnächst mal. Ich habe ja wir sagen eure Zukunft hervor, ohne Garantie und Leistungsaustausch. Ja. Mit vielleicht Energieaustausch. Impulsausgleich. Das war aber Hornauer. Impulsausgleich. Das ist hier, weißt du, Bundespost, Impulse. Ja. Hornauer hat ja auch auf TikTok wieder so ein Dings, ne? Ja. Mit dem Tumdance. Das ist gerade mal ein Jahr her oder so. Ja, das ist nicht so schlimm. Und ist dann ja da auch so ein bisschen, haben sich alle über ihn lustig gemacht und ist ja so, das hatten wir auch schon mal das Thema, so sind junge Menschen an ihn herangeführt worden. Ja. Und das gibt's aber auch jetzt anders, nämlich, also Clips auf TikTok sind ja unfassbar wichtig. Ja. Weil da jeder Arsch und sein Bruder einfach irgendwas klippen kann und macht einfach super schnell, also ballert einen Clip nach dem anderen raus auf diesen Kanälen, relativ schnell automatisiert. Du generierst ganz schnell Follower ohne Ende, kriegst vielleicht sogar ein bisschen Kohle aus diesem Creator Fund Programm und kannst dann irgendwie den Account sogar verkaufen mit, weiß ich, 200.000 Followern oder so am Ende. Deshalb Clip, Clip, Clip. Und das führt natürlich auch dazu, dass es wird natürlich viel Scheiße geklippt, auch Sachen, die man schon tausendmal gesehen hat. Aber was eignet sich besser für Clips als Domian-Anrufe? Das ist wirklich sehr gut, weil du siehst ja, also keine Ahnung, wenn du so eine Doku hast und du schneidest die dann auf dieses Hochkantformat, dann fehlt dir an der Seite relativ viel. Und meinetwegen, wenn es dann irgendwie, weiß nicht, Polizei nimmt irgendjemand irgendwo hoch, dann siehst du die Hälfte nicht. Oder es ist halt dann gedreht, dann ist aber alles total winzig, ist auch scheiße. Aber stimmt, Domian ist egal, der ist immer egal. Der sitzt einfach da an seinem Schreibtisch und guckt in die Kamera. Ja. Da siehst du alles, was du willst, Domian, da ist er doch. So. Und dann kannst du schön die eine Story nach der anderen raushauen. Und das ist tatsächlich bei mir öfter auf der For You Page. Ja. Und da gibt's auch echt einige Stories, die man so nicht von YouTube kennt, finde ich. Ah. Obwohl ich schon relativ viel so Domian Best Of mir auch schon gegeben habe in meinem Leben, sag ich ganz ehrlich. Und da tauchte auch eine Frau irgendwann auf, die bei AstroTV war, die da Beratung angeboten hat. Und die bei auch Questico. Die auch ganz frei erzählte, ja, ist alles Verarsche. Natürlich. Das ist kompletter Scheiß. Ich habe mir alles ausgedacht, haben alle anderen auch gemacht. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob wir das finden. Ach, schön. Ja, ist ein bisschen traurig, eine Ära geht vorbei. Da haben sie wahrscheinlich ihre eigene Zukunft nicht vorhersehen können. Oder vielleicht ja sogar doch. Ja, vielleicht. Vielleicht ja sogar doch. Man weiß nicht so ganz genau. Naja. Ich brauchen wir weiter. Ja, ich habe ein bisschen Durst. Wollen wir vielleicht das erste Mal vorziehen? Ja, das können wir machen. Ah ja, sehr gut. Ah, sehr schön. Das Anycast-Getränk der Woche. Wir haben ganz viele Getränke. Wir sind ja wahnsinnig einkaufen gewesen. Also, wie machen wir das jetzt zuerst? Womit wollen wir unsere Geschmacksknospen heute als erstes kaputt machen? Ich würde mit der Dose anfangen. Machen wir mit der Dose. Das andere haben wir, da kommen wir noch zu. Ja. Das hatten wir auch schon mal erwähnt irgendwie, aber das ist schon länger. Die Dose, ich habe hier nämlich was mitgebracht. Wir hatten es da schon von. Genau, Anycast berichtete in vorigen Ausgaben. Knabemalz. Ja. Knabemalz, und dann ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, während der Aufnahme 2 Bier getrunken und war so ein bisschen angetütert und dachte, und war wie ich kurz davor, mir diese Stiege zu bestellen. Aber es waren doch zu viel, ich habe es gelassen. Und jetzt war ich heute zufällig bei Netto ohne Hund of all places und wollte eigentlich nur, ist ein Abverkauf, by the way. Ich habe Butter geholt, was habe ich noch geholt? Butter und. Also so Sachen, Kleinkram. Butter in this economy. Ja. Ja. Ist sogar Markenbutter gewesen von Meckle. Gott. War nicht im Angebot. Und günstiger als die Billigbutter. Mhm. So. 1,69 € oder 1,59 €, weiß ich gar nicht mehr so. Aber so um den Dreh. Und dann stand da Knabemalz. Dennis, und das habe ich uns jetzt mal mitgebracht. Wir haben ja schon rausgefunden. Bevor du eingehst, dass scheinbar jetzt Mario auf so Bautzner Senfgläsern ist. Ja. Oder ist das denn? Mickey Mouse war da auch drauf. Ja, Mickey Mouse kenne ich. Also ich kenne ja früher noch die Disney-Charaktere. Sehr schöne Dose übrigens mit dem. Ja, so einen schönen matten Finish und mit diesem Narbe. Ne? Ja, orange und dann ist es dunkel. Schön mit Hand of Blood hier als Dings. Und erst knackt's, dann knallt's. Ja. Knabemalz. Ich muss ja nochmal anmerken, dass ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie bewusst Malzbier getrunken habe. P-Knabe, einfach Schmackofatz. Schmackofatz, ja. Obwohl, da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Wie alt ist der? Nee, wird der nicht abgemahnt dann von Frank Rosin? Ach, Frank Rosin, ja. Und wo endet Frank Rosin und wo beginnt Volker Rosin? Weiß ich nicht. Wer ist denn Volker Rosin? Das ist dieser Kinderliedersänger. Ach, ich dachte, da kommt was Schlimmes jetzt. Das ist, nee. Ja, es gibt Wörter, die mit Kinder beginnen und da kriegt man halt Schauder. Kinderriegel. So. Prost. Wir stoßen an. Das ist dieses Bier für Kinder. Wir haben ja schon, stopp mal, wir haben ja über Vitamalz gesprochen und wir haben ja auch drüber, dann haben wir uns ja angeguckt, ja pass auf, dann haben wir uns ja angeschaut, haben gesagt, Moment mal, das ist ja Knabemalz, wird glaube ich von wem hergestellt, was war das? Krombacher, genau. Und Krombacher hat ein eigenes Malzbier. Und Wiedermalz halt. Und wir haben aber festgestellt, die Nährwerte sind anders, also muss es was anderes sein. Und ich habe das jetzt auch mehrfach irgendwie irgendwie so Clips aus Streams gesehen, wo es dann hieß, naja, tatsächlich, es schmeckt irgendwie ein bisschen herber. Ich sag mal nichts, wir trinken erstmal. Du hast aber Malzbier noch nie, also weißt gar nicht, hast gar nicht Vergleich, egal, okay, bin trotzdem hier. Die Süße da unten. Das ist immer sehr süß. Also, und was ich dann öfter darüber gehört habe, das schmeckt, dass es irgendwie herb schmecken würde. Ich finde, das schmeckt gar nicht herb. Nee, finde ich auch. Also es ist so eine, also ich trinke zum ersten Mal jetzt Malzbier und es hat sowas, das ist irgendeine Kakaonote, würde ich sagen, ist kakaoig, Richtung so Cola-Kakao. Aber halt gleichzeitig so eine Art Bierigkeit. Lustig. Ja, kann man trinken tatsächlich. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich finde, es ist. Und ich habe sehr viel Malzbier schon in meinem Leben getrunken. Ich finde Malzbier auch ein sehr gutes Getränk und ich hatte auch schon erwähnt, dass ich derzeit auf dem Markt finde, dass Oettinger Malz tatsächlich so das Beste ist, weil das ein bisschen kräftiger ist, im Grundton kräftiger schmeckt, auch nicht so ganz pappsüß ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr gelungenes Malzbier. Und hier, das schmeckt unique. Also wenn du dir mal anderes holst, also Karamalz ist immer ganz besonders, weil das ja so karamellig sein soll, aber dann gibt es ja, also wenn du Vitamalz holst oder andere Malzbiere, die sind sehr süß. Und das hier schmeckt schon unique, aber es ist nicht herb, finde ich. Ich kann verstehen, wo die damit hin wollten, geschmacklich. Also in Richtung Karamelligkeit? Ja, ich würde sagen in Richtung tatsächlich, dass es so ein bisschen biermäßig schmeckt. Ja. Aber es ist nicht herb, es ist so eine leichte, helle Herbe vielleicht. Es ist aber, finde ich, und das schmeckt man ganz schnell, es ist sauer. Es ist auch süffig einfach. Es ist sehr sauer und nicht herb, würde ich eher als sauer beschreiben. Und dann kommt hinzu, was Malzbier häufig hat, ist, dass es metallisch schmeckt. Oh ja. Eisenhaltig. Ja, genau. Das ist das, was ich suchte. Und das zusammen, die Säure mit diesem Eisen, metallischen Geschmack, das sorgt dann irgendwie für so eine Art, es schmeckt, also das hat dann wie so ein, wie so dieses frische, hopfige, das man manchmal von so hopfigen Biersorten, zum Beispiel Beck's hat ja auch so ein ganz, ganz bestimmtes, ist ja ganz bestimmt gehopft, das riecht man ja sofort oder schmeckt das auch sofort. Und das erzeugt das so ein bisschen. Ich finde es aber, es ist okay, es ist ganz gut sogar. Ich finde, das würde sagen, es ist auf jeden Fall besser als Vitamalz. Aber ich hätte es anders abgeschmeckt. Ich hätte es viel bitterer, herber gemacht. Ich hätte daraus, aber wahrscheinlich wäre dann meins auch kein Massenprodukt geworden. Ich wollte gerade sagen, also es ist, glaube ich, ich glaube, sie sind mit ihrem Wunsch der Herbigkeit an die Grenze gegangen, was ihnen wahrscheinlich die Produktentwickler von Krombacher gesagt haben, was sich verkauft. Genau. Und es hat auch, wenn man das nicht so, wenn man einfach einen großen Schluck nimmt, dann tatsächlich auch sehr schön karamellig, doch. Ja. Aber fällt mir jetzt auch nochmal auf. Das Packungsdesign würde halt dafür sprechen, dass es ein herbiges, erwachsenes Produkt ist. Und das Geile ist, Knabe ist halt auch dann ein sehr passender Nachname dafür. Genau, das ist alles ganz geil, aber was ich eigentlich am allergeilsten finde, ist, das ist eine gute Nische. Ja. Denn Energy macht jeder Arsch und sein Bruder, Eistee, keine Ahnung was, hier noch eine Pizza und Kaugummi. Und das hat er aber auch gesagt, dann haben die irgendwas gesucht, was halt so ein bisschen off ist, aber schon auch noch geil. Ja. Und Malzbier ist tatsächlich noch nicht disrupted worden. Genau. Und ist halt auch, ist das so ein bisschen altertümlich, könnte man was sagen, altmodisch, aber lecker. Weißt du, also, was wir dann machen sollten? Gute Idee. Preistechnisch übrigens habe ich jetzt bezahlt 1,29 €. Das ist schon günstig, aber es ist aber günstiger als so ein, glaube ich, günstiger als Dirty oder Gönnergy oder so. Wir sollten einfach als Anycast den Quassmarkt disrupten. Oh. Brottrunk. Ja. Einfach, also, wir sollten Brottrunk verhipstern. Ja, aber nicht dieser Brottrunk aus dem hier Dings. Mixmarkt. Ja, genau, der Russenbrottrunk. Nicht dieser, es gibt ja auch Brottrunk, den du hier bei den Anthroposophen kaufen kannst. Ja. Den meinen wir nicht. Nee. Aber das ist, ich weiß nicht, das mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ja, gut. Aber es ist eine Produktkategorie, die noch nicht disrupted ist von irgendwelchen Influencern. Wie Promi-Quass gibt's noch nicht. Mhm. Und es gibt eine Affinität, also es gibt ja hier dieses Pombier, dieses Eis, dieses Sahne-Eis, das beliebt sich einer gewissen Underground-Beliebtheit. Stimmt. Es hat ja kein Massenprodukt, aber zumindest die Leute, die es kennen, schätzen es sehr. Das stimmt. Und ich glaube, die sind erreichbar für Quass. Ja, also ich glaube, du hast halt generell, könntest du damit einfach sehr viele Russlanddeutsche. Ja, ich würde sagen, das reicht ja schon im Zweifel. Genau. Ist auf jeden Fall ein Markt da. An dieser Stelle nochmal übrigens, es gibt einen, Gott, wie heißt der denn noch? Es gibt einen TikToker, ich glaube Roman oder so. Roman Grillideen, genau. Riesen Shoutout. Der Typ ist geil. Der ist auch Russe, und der. Also der macht halt alles selber, so, also selber Wurst, selber Dingsbums, selber hier und vor allem das Allergeilste ist, wenn er seinen Kasan auspackt. Was ist denn ein Kasan? Ein Kasan ist so eine Schale, so eine einfach fette Metallschale und die steht auf Feuer. Also das ist so eine Tonne, da machst du unten Feuer und dann ist oben quasi russischer Wok. Russischer Wok, genau. Nur halt in einem großen Ding und mit Deckel drauf und so. Man macht klassischerweise Plov, kennst du bestimmt? Nee. Das Gericht. Das ist so ein Reisgericht. Alles reingeschmissen, also machst du ein One-Pot. Genau, One-Pot. Also gibt es in ganz Osteuropa eigentlich. Ja, mein Lieblingsgericht ist ja hier dieses Duvac-Reis. Ja. Genau, gibt's auch in ganz, bis runter in Balkan. Ja. Und bei Plov ist es ähnlich, also am bekanntesten wohl eher so ist usbekischer Plov oder so, da nimmst du halt so fette, Zeug, das du lange kochen musst, so Rinderschulter, Lammschulter, übrig bleibt, gerne genau, mal, ja. Das schmeißt du da rein und dann halt viel Gemüse, Karotten. Und kochen lassen. Und am Ende halt machst du da halt Reis drauf und ganz viel Brühe und dann machst du einen Deckel drauf, kochen lassen, dann ist es immer fertig. Und geil, ja. Genau. Und schmeckt einfach geil. Und der Typ ist mega krass. Und wenn wir das mit dem Quass machen, dann möchte ich, dass der unsere Spokesperson wird. Ja. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Roman Grillideen. Sehr gut. Der hat, da habe ich gestern erst ein Video gesehen, da hat er eine Wurst aufgeschnitten oder so, die er geräuchert hatte. Und der hat auch immer so absurde Messer. Das sah aus wie so ein Messer von so einem Nahkämpfer. Okay. Vielleicht ist er auch ein bisschen shady. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht so hinterher recherchiert. Eigentlich wirkt er ganz sympathisch. Ah. So, das ist Knabemalz. Knabemalz. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ich hole mal zwei neue, ich will auch vier neue Gläser. Ja, wir brauchen vier neue Gläser. Ah, yeah, machen jetzt hier gleich. Ich kann ja schon mal einleiten das Thema. Es ist endlich passiert, so viel kann ich schon mal sagen. So. Es gibt ja, wer kennt es nicht, in diesem Tetrapack, in dieser schönen, fast Quaderform, das Getränk Durstlöscher. Gibt es ja in Millionen von Sorten, aber der Klassiker des Durstlöschers ist ja der Eistee. Und jetzt scheinbar tatsächlich sind sie mal auf den Trichter gekommen, dass die Leute ja gerne Eistee trinken und auch insgesamt, aber gar nicht so viel so Bock auf Zucker haben, die Leute. Weil Zucker ist ja fui bäh und wird immer fett von und dumm. Und aber man will ja in Ruhe seinen Eistee trinken. Dementsprechend gibt es jetzt von Durstlöscher Durstlöscher Zero Eistee-Geschmack. Und damit die Leute auch wirklich mitbekommen, ist Zero Zucker mehrfach draufgeschrieben, in großen Lettern. Und ja, das habe ich jetzt mal besorgt tatsächlich. Und ich habe tatsächlich, der Vollständigkeit halber, habe ich einmal tatsächlich die Zero- und die Nicht-Zero-Variante hier mitgebracht. Die Leute, ja, einen Durst, die trinken. Viele Grüße gehen raus an den hoffentlich bald neuen Trainer von Union Berlin, Bo Svensson. So. Kriegen wir das hier irgendwie auf? Kann man das hier einfach aufreißen? Das kann man scheinbar aufreißen. Das ist eine Perforation für Dumme. Ah, okay, aber ich dachte, das probiere ich das mal jetzt. Ich dachte, du machst jetzt. Soll ich eine Schere holen? Guck mal, es geht auf. Oh nein! Holy shit! Guck mal, so, das ist hier der Zuckerige. Ja, der hat eine gewisse Viskosität, lustigerweise. Danke, danke. So. So. Das ist, aber die müssen beide schon direkt nebeneinander füllen. Ja, ja, ich reiße ich jetzt auch den zweiten hier auf, an der Perforationsstelle. Ich habe das vor einigen Monaten gesehen, online. Dass, aber das kann man tatsächlich, guck mal, ups, ja? Dass der Durstlöscher Social Media Account das angekündigt hat, dass sie an Zero Zucker. Guck mal, Version. Der ist weniger viskos. An leeres Glas, bitte. Dass sie daran arbeiten. Ja. Zumindest ist das der zuckerfrei, der gerade kleckert. Das klebt da nicht so sehr. So, zuckerfrei. Und ich hab das erst für einen Scherz gehalten, weil da so lange nichts mehr kam. Ja. War aber gar kein Scherz. So, dann einmal. Mit Zucker erstmal? Erstmal mit Zucker, ja. Also generell riechen. Oh, interesting. Aber mit Zucker merkt man's. Also der mit Zucker riecht. Ja. Und der ohne Zucker fast gar nicht, finde ich. Na doch schon, so ein bisschen. Aber eher so nach Krümeltee. Ja, stimmt, Krümeltee sehe ich. Genau, wir trinken natürlich, weil wir keine Barbaren sind und nicht mehr 15 Eistee-Zitrone. Ja, ich finde es fürchterlich. Ich hätte natürlich lieber Pfirsich gehabt, aber. Hast du den Pfirsich in Zero gesehen? Nein, leider nicht. Ich hätte sonst beide mitgebracht, tatsächlich. So, Zucker. Ja. Ein klassischer Durst, ja. Ne? Schöner Klebt. Eistee, schöner Kleber. Oh. Und der macht sofort den Mund trocken wieder danach. Kennst du dieses Gefühl? Mhm. Das zieht so ein bisschen. Man kriegt direkt wieder Durst. Also es ist, also die Funktion des Durstlöschens erfüllt er einfach nicht. Deshalb gibt es den jetzt als Zero. Ist der intensiver? Der Zero? Der hat ein bisschen mehr Aroma, oder? Der ist, Und der klebt im Mund nicht so und saugt einem nicht die Feuchtigkeit weg. Also der mit Zucker ist schon sehr süß, aber der ist relativ rund abgeschmeckt, finde ich. Und der ohne Zucker ist ein bisschen scharper. So ein bisschen punchiger. Mm. Ich präferiere den mit Zero. Der hat so eine gewisse Natürlichkeit. Also der schmeckt so ein bisschen mehr zitronig, bisschen teiger. Also ich glaube, ich habe den Durstlöscher Eis Zitrone mit Zucker noch nie getrunken. Okay. Weil ich das eigentlich meide. Ja. Wegen Durstlöscher oder wegen der Zitrone? Nee, wegen Eis hier Zitrone und generell Zucker. Also ich trinke sehr, sehr wenig Getränke nur noch mit Zucker. Also geht mir ähnlich. Ich bin ja großer Sirup. Terror. Ich korrigiere mich. Terror. Riesen-Terror. Und ich bin auch, ich mag auch, je älter ich werde, desto mehr mag ich auch Cola Light übrigens. Ja, ganz anderes Thema. Ich finde, euer Sirup überzeugt ja wirklich. Der ist okay, aber ich habe gerade krassen Flashback, denn das, der Eistee-Zitrone mit Zucker, der schmeckt einfach 1:1 so, wie meiner Erinnerung nach, das 1,5 Liter Tetrapack Eistee-Zitrone von Aldi geschmeckt hat. Ja, weißt du, das Beste ist, Aldi hat mittlerweile den Eistee auch in Zero. Ja, das weiß ich, ja, ja. So. Das hat aber Lidl auch. Ich habe einen Lidl vor der Nase. Ich muss ja, zum Aldi muss ich weitergehen. Lidl und Bild Plus Abo scheinbar mittlerweile, dadurch. Nee. Hast du deine Lidl Plus App nicht aufgemacht und dir ein Bild Plus Abo geholt? Und schön für 200 Euro einkaufen, damit du dann wieder einen Monat Bild Plus bekommst? Was? Was ist denn, ich hab doch gesehen, dass da irgendwas in Bild Plus steht. Ich hab das doch nicht gemacht. Ja, du kriegst den ersten Monat umsonst. Und wenn du 200 Euro im Monat Umsatz machst bei Lidl, kriegst du wieder einen Monat Bild Plus geschenkt. Was gibt's jetzt? Gurken? Nee, Tortilla Chips oder ein Bio-Mozzarella. Panko. Bio-Mozzarella. Oh, aber 30% auf Kuchenzauber Frischeiwaffeln. Was? Mega geil. Die sind einfach staubtrocken. Guck mal, 200 Euro schaffe ich gar nicht. Hä? Ich bin jetzt bei 153,22 Euro. Ja, dann gehst du noch einmal richtig einkaufen. Hast du Bild Plus. Du hast 200 Euro investiert für ein 2-Euro-Abo. Nächste Stufe ist aber Grafschafter Pure Kornkraft Haferbrot. wollen wir gleich mal unsere Coupons vergleichen? Unsere meine Filiale Coupons. Machen wir gleich mal. Dann können wir mal gucken, wie sich das unterscheidet. Aber erstmal zurück hier zum Durstlöscher. Ja. Also. Ich bin sehr davon überzeugt. Großer Fan tatsächlich jetzt von der Zero-Variante. Ja, der ist okay. Also, der schmeckt, wenn ich das so richtig noch in. Also man kann ja eigentlich so sich so richtig nie so dran erinnern. Man soll ja immer vergleichend trinken. Ja, ich finde den mit Zucker geiler, muss ich sagen. Okay. Eindeutig geiler. Der schmeckt, der ist irgendwie tiefer und er hat mehr Körper. Ja. Das kann man sagen. Der ist so ein bisschen, der ohne Zucker ist ein bisschen abgeflacht. Das ist aber das Problem. Also vielleicht was du als abgeflacht schmeckt, ist das Problem, ist das ja an. Die benutzen hier wahrscheinlich genau Aspartam und Acetone-K. Ja. Also ja, das ist das genau. Das daher kommt das. Du hast da so eine gewisse Ranzigkeit leider. Dieser Süßstoff ist nicht so. Der ist da hast du eine gewisse. Blah. Also das ist so, das hast du ja. Das ist bei Cola schmeckt man es nicht so krass, aber bei anderen Produkten ist das so eine chemisch Ranzigkeit. Ja, das ist halt, das macht halt den Geschmack flach. Das genau, ist so. Dull. Ja, ja. Weiß nicht. Aber da ist in Ordnung. Das Problem ist nur, dann ist mir der Preis zu hoch für einen Dursti. Das kommt ja drauf an, wo man ihn kauft. Erinnere mich nicht mehr dran. Den habe ich in diesem Premium Edeka in der Hamburger Innenstadt gekauft. Da kostet eh alles irgendwie 10 Euro. Also ich bin bereit, für einen Dursti bin ich bereit, 80 Cent auszugeben. Ja, die Zeiten sind doch lange vorbei. Nee, im Angebot gibt es das schon manchmal noch für 60 Cent. Das Beste ist, ich freue mich, also ich habe gehört, ich weiß nicht, der Anycast-Zuschauer, Zuschauerin, der ein paar Monate vorher, gab es ja mal die Erzählungen vom Preisgewitter in Marzahn. Ja. So, da gab es auch Stegen von Durstlöscher im Angebot. Ja. Ich habe die nie zugegriffen, weil es einfach nur Zucker ist. Und das überlebe ich nicht, wenn ich das trinke. Ja. Ich habe wohl gehört, dass die Macher vom Preisgewitter scheinbar was Neues aufgemacht haben in Köpenick. Oder bei Köpenick, oder? Okay. Auf jeden Fall, wenn ich da nochmal hingehe und da die Chance besteht, eine Stege Zero mitzunehmen, dann würde ich da diesmal zugreifen. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. So. Weil die Form ist einfach schon geil. Tetra Pak super. Ist sowieso geil und dann die Form und die Größe ist auch super. Es ist ein fucking halber Liter. Das merkt man halt nie, bis es ein halber Liter Flüssigkeit. Ja, und das ist halt mit Strohhalm. Und mit Strohhalm. Und das ist einfach, das ist schon die Darreichungsform der Könige. Ja. Strohhalm aus dem Tetra Pak. Viel mehr geht nicht. Wenn der jetzt noch aus Plastik wäre, der Strohhalm. Ja, schade, ey. Verdammten Ökos. McDonald's hingegen gibt ja nur noch ganz selten überhaupt Strohhalme aus, ne? Wirklich? Ja. Krass. Du kriegst für ein normales Getränk, da gibt es oben jetzt einen Pappdeckel drauf und den kannst du an der Seite so abknicken. Oh ja, ja, ja. Und die können sich keine Strohhalme mehr leisten, weil sie nur noch Papierstrohhalme bezahlen müssen. Papierstrohhalme gibt es nur noch für Shakes. Oh. Hier, bevor wir zu dem McDonald's-Thema kommen, das haben wir auch noch auf dem Radar. Das war jetzt Wesergold, Durstlöscher. Ich weiß, es gibt da einen Konflikt mit einer anderen Sorte. Das beleuchten wir in dieser Folge jetzt mal nicht. Ich habe es mir aber aufgeschrieben, dann nochmal tiefer zu recherchieren, was das mit dem Durstlöscher von der einen Marke und dem Durstlöscher von der anderen Marke auf sich hat. Das ist ein weites Feld und diesen Hasenbau werde ich demnächst nochmal einsteigen. Okay, das ist also so ein bisschen, willst du sagen, wie Vitamals früher. Ja. Ja, es ist, hat viel mit Markenrecht auch zu tun. Und was ist denn schützenswert und was nicht? Da geht ein bisschen was, thematisch. Na, also, wollen wir uns mal, dann gucken wir uns das mal an. Also, was ist denn jetzt unser Getränk der Woche eigentlich? Das Getränk der Woche ist, willst du dir eine Mische machen noch im Zweifel? Hast du noch irgendwie noch einen schlimmen Korn oder so? Dann kannst du dir noch, weiß ja, nicht, tatsächlich, hab ich noch da. Kannst du dir, weiß nicht, Malz, aber der ist gar Eistee-Korn nicht, der ist gar nicht schlimm. Den habe ich mal geschenkt bekommen von Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, hast du wirklich einen Korn hier stehen? Aber? Ja, das ist auch kein Witz, ich habe wirklich von Arbeitskollegen eine Flasche Korn geschenkt bekommen. Und der ist aber zu gut. Die für Eistee. Ja. Also das ist ein Korn, den man tatsächlich so trinken sollte, weil der auch wirklich tatsächlich lecker ist. Okay. Ich kann dir nachher mal so einen Schluck davon anbieten. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Achso, was ist das Getränk? Also ich habe ja eigenen hier Fliederblüten Sirup gemacht. Was sind Fliederblüten? Holunder, kennst du? Ja. Die Beere, genau. Die wächst an so einem Baum, also an so einem Busch, der auch ein riesiger Baum werden kann, die so relativ morsches Holz haben und die Blüten dieses Baumes. Die kann man versiruppen. Genau, kann man abzwacken. Und hat das einen holundigeren Geschmack? Ja, genau, dann kommt das Holunderblüten-Sirup. Fliederblüten, sagt man das eigentlich? Überhaupt, warte mal. Ja, I don't know. Also auf Plattdeutsch heißt es halt so, warte mal. Nee, Flieder ist was anderes, aber man sagt irgendwie so flattern. Egal, also Holunderblütensirup, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Okay. Hugo kennst du doch. Ja, Hugo da ist Holunderblütensirup. Ah ja, okay. Ja, genau. Mit sowas kannst du mich haben. Hugo ist ja das Top-Getränk für Frauen über 40 und Schwule über 20. Im Jahr 2007. Genau. 2007, ja. Ja, also hier, der Aperol Spritz, der ist ja so ein bisschen ein Out. Was jetzt was drin ist? Wildberry Lillet. Das war doch schon vor 2 Jahren. Was ist denn bei dir, was ist denn los? Also, weißt du, ich gucke kein TikTok, ich gucke Instagram Reels. Bei mir dauert das alles ein bisschen. Wir sind schon ganz woanders. Warte mal, wie hieß das Zeug denn noch? Ich warte sehnsüchtig drauf, dass Port Tonic hier mal ankommt. Also ich glaube, im Moment trinken wir Mezcal Margaritas. Blech. Und was ein bisschen explodiert ist gerade so Espresso Martinis. Das ist irgendwie gerade überall nochmal. So ein ja, aber das ist ja auch lecker. Ah, ja. Das finde ich okay. Und was war denn dieses andere? Ist auch so ein komisches italienisches Getränk. Aber tatsächlich ist Aperol langsam auf dem absteigenden Ast. Ja. Was wir nie hatten leider, ich hoffe, das kommt noch. Aber gut, in Berlin haben wir auch nicht so eine richtige Innenstadt. So dieses Ding, dass einfach mittags so Leute durch die Gegend fahren mit so kleinen Ständen, wo die halt so Aperol in Plastikbechern verkaufen, wie in Italien. Oh, das wäre schön. Ja, ne? Du wirst einfach von Agentur zu Agentur ziehen. Nee. Oder, weißt du, sollen wir so Geld verdienen? Einfach mittags um 13 Uhr mit so einem Aperol-Wegelchen, mit, weißt du, diese dreirägigen Fahrzeuge, die irgendwie auf 40 km/h gedrosselt sind. Ja, und dann hinten die Klappe hoch auf. Ja. Genau, Klappe hoch. Und dann von Agentur zu Agentur ziehen und Aperol verkaufen. Ja, okay, das könnte man wahrscheinlich machen, ne? Oh. Ja. Ist es denn deine Idee von passivem Einkommen? Ist es schon mal aufgefallen, dass wenn man so Videos sieht, wo einem Leute irgendwas von ihrem passiven Einkommen erzählen wollen, dass sie ja irgendwie sich was aufgebaut haben, das ist alles nur nicht passiv. Weil, ja, leg doch mal hier eine Dropshipping-Webseite an, kümmere dich da und darum und dann musst du hier Akquise machen und da Werbung schalten. Das ist nicht passiv, das ist ganz schön aktiv, das Einkommen. Da musst du nämlich richtig viel arbeiten. Das ist derselbe Grund. Also erstens grundsätzlich, ich investiere jetzt grundsätzlich nur, was mir alles Weidel auf Bild-Fake-Artikeln erzählt. Ja, okay, das stimmt natürlich. Und der andere Grund ist, das ist der Grund, warum ich kein Onlyfans mache. Das ist richtige Arbeit. Naja, da denkst du, ja, machst du ein paar sexy Bilder und ein paar sexy Videos und stellst dich einfach Onlyfans und verkauft sich halt für 7,99 die Woche. Verkauf doch getragene Socken. Ja, du musst aber auch erstmal tragen. Ja, und die Leute haben Ansprüche und Wünsche. Ernsthaft, das ist ja richtig ein Business und Leute wollen sein, ja klar, wenn du dann irgendwie, du wollen die Socken, dass du die 2 Tage trägst und sollst noch bestimmte Dinge tun, das ist richtig Arbeit. Und bei OnlyFans, du brauchst einen Contentplan, du musst Community Engagement machen, du musst Collabs die organisieren. Ja, und ganz wichtig, am Ende immer, wenn du zwar viel Engagement hast, ja, aber das nicht converted in Follows, dann brauchst du einen Call to Action. Ja. So, das ist richtige Arbeit. Ich habe richtig Respekt vor den Leuten. Ja. So, wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen, wenn wir schon gerade dabei sind, auch noch ein bisschen Scrum machen? Scrum? Was ist denn Scrum? Der ist hier der Projektmanagement Agiles. Ach so, oh Gott, oh, da kriege ich hier direkt so hier PSDD-Vibes von der Agentur. Hier, kennst du dieses Meme von diesem Hund und dem Vietnam im Hintergrund? Das habe ich gerade. Das Hund Vietnam, was? Es gibt so einfach so ein Bild von so einem Hund, der komplett entsetzt guckt und im Hintergrund so halbtransparent ist so Vietnam-War-Scene draufgelegt. Ach so, okay, nee. Direkt einfach posttraumatische Belastungsstörung aus der Agentur. Ja, ich dachte, wir packen jetzt einfach mal alles aus dem Internet auf den Tisch, dass wir irgendwie finden können. Aber gut, dann lassen wir das sein. Gut, wir machen noch mal kurz Fastfood-News. Nee, wir wollen noch Getränk der Woche jetzt erst noch mal. Ja, das versuchst du schon seit 10 Minuten. Ja, es ist halt nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so leicht. Hey, wir haben 3 Getränke. Xing Shang Chong. Oh, sorry, das ist rassistisch. einfach die Coke Zero, die ich trinke. Die 2 Flaschen Coke Zero, die ich trinke. Kennst du? Sorry, was ist los? Kennst du das Kinderlied Alle Kinder lernen lesen? Nein, aber es hört sich, da hört sich, da, das kann man auspacken, das hört sich nach Skandal an. Das, ich weiß nicht, wollen wir das einfach mal hinter die Folge schneiden? So als Easter Egg. Okay. Können wir einfach mal machen. Das ist ein echtes Kinderlied, das ist kein Scheiß und ich habe davon erfahren, als mir es ein Kind vorgesungen hat, das mir persönlich auch namentlich bekannt ist. Und ich dachte, okay. Gut. So, was ich noch sagen möchte, wo wir gerade bei Getränken sind. Ich sage jetzt mal Getränk der Woche. Das ist mir alles zu süß. Ich merke schon, ich habe... Popmund. Nee, einfach dieses Zucker. Ja. Zu viel Zucker im Mund. Ich fühle mich gerade, als hätte ich mit 2 Tüten Gummibärchen gegessen. Zwar nicht so die Belastung im Bauch davon, aber im Mund. Ja, ich möchte mir sehr gerne sehr dringend die Zähne putzen. So fühlt sich das an. Deshalb sage ich, mein Getränk der Woche ist diese Woche Wasser. Ja, und zwar selbst gesprudelt. In meinem Arke-Sprudler. Wo waren wir jetzt stehen? Ach genau, ich wollte noch was. Pass auf, es gibt ja auch, wo wir jetzt schon gerade bei Getränken sind, ich möchte noch mal eine Sache sagen. Ich bin wieder auf was reingefallen. Hab wieder was gekauft. Nee, es gibt doch auch diese Leute, die so nicht Getränke verkaufen, sondern Pulver, um sich selber Getränke anzurühren. Weil die sich einfach noch einen Schritt in der Herstellung sparen, sehr teure Logistik für die ganzen... einfach Wasser durch die Gegend schleppen, ja. Nee, nicht Wasser, sondern einfach Pulver verkaufen und dann sagen, rühr dir deine Scheiße selber an, tschüssi. Ja. So. Finde ich gar nicht uninteressant und habe mir gedacht, ich kaufe mir sowas mal. Also auch keine Entscheidung von mir alleine übrigens. Ne? Da waren auch noch andere Menschen daran beteiligt aus dem Haushalt. Haben gesagt, und dann gibt es so verschiedene Hersteller und so weiter. Und da bin ich bei einem Hersteller gelandet, der dann auch so, die machen Eisteepulver, die machen irgendwie so Hydration-Pulver und auch Energies. Ja? Das hört sich ja viel zu modern an. Weißt du, was mein Vater mal angeschleppt hat? Diesen 5-Kilo-Sack. Ja. Dieses Orangenpulver, was im Automaten drin ist. Ja. Das war geil. Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen modern. Ja. Und ich gucke jetzt mal im Automatenfach. Das ist alles sehr buddy-mäßig, leider. Das Design ist ein bisschen fragwürdig, aber okay. Gut. Wie auch immer, ich habe das dann bestellt. Du musst natürlich auch, kannst du dir so ein Starter-Set kaufen, ja, mit so Probepackungen, und dann gibt's dazu einen Shaker, ja. Und dann wird man bombardiert mit, also erstmal bestellt man das, und das Checkout und so war alles easy. Einfach kaufen, Apple Pay, easy, läuft. Und dann habe ich von diesem Scheißladen 4 fucking E-Mails bekommen. 4 E-Mails. 4. Und ich gehe jetzt mal, weil ich muss mir das nochmal kurz zur Gemüte führen. Ich will jetzt auch nicht lügen, ja? Hier, Krüger Family, automatengerecht, enthält circa 12 Liter. Das ist, darüber möchte ich reden. Pass mal auf, ich bin doch gerade hier beim Energy zum selber anrühren. Das erste Problem, das ich habe, gedanklich ist, man rührt sich das an, aber dann hat man einen Energy ohne Kohlensäure. Finde ich ein bisschen komisch, bis auf diesen Energy Iced Tea Peach von Monster. Der ist geil. Der ist ohne Kohlensäure? Ja. Ah. Das ist einfach ein Eistee. Nur mit Koffein, ja. Aber Peach, Dennis. Ja, ich finde Peach gar nicht mal so schlimm. Und der ist übrigens nicht ohne Zucker, aber mit wenig Zucker. Also hat irgendwie so 10 Kalorien pro 100 Milliliter. Ist okay, finde ich. Kann man gut mal machen. Jetzt gehe ich mal hier kurz zurück. Moment, wo ist er denn? Ist er schon ein paar Tage her? Ich muss scrollen. Genau, pass auf. Die erste E-Mail, die ich bekomme, und das ist kein Scherz, das ist die erste E-Mail, die ich bekommen habe. Es waren 4 insgesamt. Die erste ist, bestätige deine Anmeldung zum Newsletter. Ich habe nie irgendeinen Newsletter bestellt. Ich habe einfach den Express-Checkout mit Apple Pay gemacht. Da geht's schon mal los, ihr Ficker. Dann, hier, gute Wahl, ne, Bestellung bestätigt. So. Oh Gott, diese 3 Lachlöcher sehen schon aus. Ja, genau, die sehen schon aus und dann mit dem, also richtig, ja, also komplett zum Reinschlagen. Dann kriege ich noch eine Nachricht. Willkommen im Squad. Ich will in keiner Squad Mitglied sein. Ich habe keinen Antrag gestellt. Und ich will eigentlich, ich habe auch keinen Bock, das alles abzufeiern. Squad. So, darum lieben unsere Kunden, ich will den Hersteller jetzt nicht sagen, weil ich möchte immer noch, also Placement mache ich gerne. Aber gegen, ja, Geld. Aber natürlich gegen Geld, ja sicher. So. Oh, 3-0. Oh, jetzt kriegen wir Ärger von der Eva. Leverkusen verliert. Wieso? Weil wir das sagen? Ja. Und in der Podcast ein paar Tage nach dem Spiel erscheint, dann haben wir die Verwertungsrechte der UEFA minimiert. Heißt der Lookman? Heißt der wirklich Lookman? Ja. So. Darum, hingeguckt, also war, darum lieben unsere Kunden. Dann sind hier so Bewertungen ja, mitgeschickt von Matze, Fredi und Philipp. Die haben das übrigens mir alles geschickt. Mega lecker, schreibt Nina S. Candy schreibt, ich lieb's. Nico K. sagt, holy shit, richtig gut. Okay. Und dann habe ich noch eine 4. Nachricht bekommen, in der dann drin stand, wie ja, hier Dankeschön, Zahlung ist eingegangen. Ah ja. Die einzig rechtlich zulässige E-Mail aus dem ganzen Bestellvorgang. Nee, die Bestellbestätigung und meinetwegen auch eine Zahlungsbestätigung. Ja. Finde ich in Ordnung. Der Rest? What? Ja. Also 4, also wäre ich 4 gleichzeitig, ja, auch. Wir müssen, generell müssen wir da mal drüber reden, diese ganzen komischen Bestellbestätigungs- ganze Bestellbestätigungsdinger. Warum da immer 25.000 E-Mails rausgeschickt werden müssen mit dem gleichen Inhalt. Und dann auch hier noch was von PayPal und so. Also, Leute, ich möchte nicht Mitglied im Squad sein. Ich will das einfach probieren, die Scheiße. Und wenn mir das gefällt, dann kaufe ich da vielleicht nochmal irgendwie ein Pülverchen dazu. Ja, und rühre dann in Zukunft. Und wenn mir es nicht gefällt, dann lasse ich es einfach sein. Ich möchte einfach nur Kunde sein. Schmeckt's eigentlich? Ist noch nicht da. Ach so. Weiß ich nicht. Ist erhöhtes Bestellaufkommen. Ach so. 4 bis 6. Ah, das haben die in der 7. E-Mail dann mitgeteilt. Nein. Das stand schon direkt vor der Bestellung, okay, oben in so einem Banner. Also ja, das fair. Noch zur Ergänzung zu diesem Krüger Eistee. Ja. Das ist kein Eistee. Das ist Typ Eistee. Ja, okay. Der gekonnte ZDF besser als der Wisser weiß, was bedeutet, da ist halt so ganz wenig Eistee drin und viel Aroma. Was ist denn? Immerhin hat es ein Clean Label, oder? So, also von der Beschreibung, ich sehe es gerade ja nicht, leider. Genau. Typ Eistee. So, Dennis, du wolltest noch gute Nachrichten verbreiten. über Solarstrom. Ja. Genau, also ich dachte mir, wir müssen mal einfach mal positive Nachrichten mal haben. Und wir haben jetzt, ja, heute ist der 22. Mai. Da können wir ja sagen, weil wir haben jetzt mit dem Europapokalfinale ja jetzt gerade verraten. Ja. Und gestern, also wir haben jetzt Mitte Mai das Ausbauziel für Solarenergie für dieses Jahr erreicht. Ja. Geil. Das ist gut. Bei Wind sind wir noch nicht so weit, aber diese ganzen Katastrophenwahrsager, die sagen so, oh, Deutschland, oh, Blackouts, whatever. Nee, also die Leute haben Bock auf Solar. Aber darf ich dir nochmal eine Frage stellen, Dennis, ja, mit dem Solarausbau? Wenn der jetzt fällt, was machen wir denn nachts? Ja, was machen wir nachts? Was machen wir denn, wenn der Wind mal nicht... Dunkeln scheißen. Wenn der Wind mal nicht weht, Dennis. Was Wind ist denn dann? Scheißen. Was ist denn dann, Dennis? Außerdem hier die, wie heißt das noch? Thermofluid-Reaktoren, die sind marktreife, Dennis. Aber nur Deutschland sind die einzigen, die das nicht bauen. Wir brauchen endlich ein Kernfusionsgesetz. Kernfusionsgesetz. Nee, das ist ja nochmal eine ganz andere Problematik. Ja. Es ist in der Tat ein bisschen albern, aber wir kaufen Atomstrom aus Frankreich zu. Ja, und verkaufen unseren Ökostrom richtig geil aus. Saporjascha, wie heißt das in der Ukraine, das Saporjascha? Ja. Das, im Kriegsgebiet, das gibt uns Strom. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Ich, also wir kaufen halt... Also ich hoffe halt auch nicht, was mit den Leuten los ist. Also, kein Plan. Also, ich kann... Das mit den modernen Atomreaktoren, das kann ich so ein bisschen von so einem Technik... Standpunkt also, nachvollziehen. Ich finde, also technologisch ist das geil. Ja. Also ich hätte richtig Bock, eine Führung ins Atomkraftwerk, also ich hätte kein Problem, mir 2 Tage lang das zu geben. Einfach mir alles anzugucken und erzählen zu lassen. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn du dann dahin kommst, dass du so Reaktoren bauen kannst, wo einfach so gut wie kein Müll mehr rauskommt, ja, ist es auch cool. Das Ding ist nur... Das haben wir gerade nicht. Ja, und diese angebliche Marktreife, davon gibt's halt ein Scheißding in China. Und China ist halt, da ist Marktreife scheißegal, ja, weil die einfach mit Geld auf alles schmeißen, was die haben wollen. Ja. Was auch ein Stück weit, was man gerade an den ganzen Infrastrukturprojekten ja auch sehen kann, die in den letzten Jahrzehnten abgerissen haben, ein Stück weit auch bewundernswert ist, aber das ist halt auch keine Demokratie. Ja. So. Da wird dann halt auch mal ganz schön, ganz schnell und ganz unbürokratisch eine Straße durch dein Wohngebiet gebaut, ja, und deine Wohnung ist nicht mehr da. Also das sind schon andere Vorzeichen und ich finde das sehr interessant. Es ist aber einfach nicht wirtschaftlich und was ich nicht begreife ist, dass die Leute diese Argumentation dieser Leute mit der Atomkraft, die funktioniert nur dann, wenn sie selber an Verschwörungstheorien glauben. Nämlich dann, wenn es hier irgendwelche dunklen, finsteren Mächte gibt, die das verhindern wollen aus purer Ideologie. Und die nicht dran glauben, dass das irgendwie... dass der Markt entschieden hat, genau, dass das Atomkraftwerk einfach nicht mehr drin ist. Dass es Marktgründe oder Gründe haben können, die sich irgendwie auf dem Markt auch nachvollziehen lassen. So. Und dann tun wir mal so, als hätten die recht. Und genau, wir sind es gibt in Deutschland eine dunkle Elite im Bundeswirtschaftsministerium, Umweltministerium. Genau, alle sind grün. Ja. Ja. Alle haben irgendwie und verdienen auch Geld damit, ja, dass das alles abgeschafft wird. Und irgendwie ist so, stimmt einfach. Ja, alles pur ideologisch und die wollen einfach nur, dass alle viel zahlen. Das ist ja so, ja, und wir müssen dann zahlen, wir müssen Geld latzen und die wollen uns ausnehmen. Genau, das trifft alles zu. Das bringt nämlich allen total viel, wenn Bürgerinnen und Bürger komplett ausgenommen werden, wenn denen die Hosen ausgezogen werden. Das wollen alle. Dem nackten Mann wird in die Taschen gegriffen. Genau, das wollen die auch alle. Das ist beabsichtigt, das ist so. Die sollen klein gehalten werden. Wir tun mal so, als wäre das in Deutschland so. Aber dann gucken wir uns doch mal an, wie viel, und zwar gemessen an der gesamten Stromerzeugung, wie viel auf der ganzen Welt die Atomenergie ausgemacht hat. Das ist so gut wie nicht verändert in den letzten Jahrzehnten. Ist immer auf ähnlichem Niveau. Alles Sachen, die man selber recht leicht sich im Internet mit über offizielle Quellen sich zusammensuchen kann. Und nicht in irgendwelchen Telegram oder auf irgendwelchen komischen, bekloppten Fake News schleudern. Den das, ah, sehr gut. Das habe ich vorrangig untergebracht hier. Sondern einfach tatsächlich bei, in sozusagen in den in offiziellen Statistiken. Es hat sich nichts getan. Warum denn nicht? Wenn das alles so geil ist, warum tut sich denn da nichts? Naja, ganz offensichtlich, weil der Markt halt eben doch nicht so da ist. Und ich find's irgendwie, ich weiß nicht, wie man, es muss irgendwie aus jeder Scheiße, jeder Scheiße muss Kulturkampf gemacht werden, genau. Das fuckt mich so sehr ab. Und ich finde auch, also wie gesagt, aus technologischen Gründen, ich finde das wirklich interessant. Ja. Ich finde auch Kernfusion mega interessant und geil. Aber vor allem bei der Kernfusion, da wissen wir einfach, da sind wir einfach noch Jahrzehnte überhaupt von einem Reaktor entfernt, der halt dauerhaft Plus macht. Dauerhaft Plus macht. Wir haben es jetzt erstmalig geschafft, überhaupt einen Plus rauszukriegen. Oder mal die Reaktion mal zu halten für länger als nur Bruchteil einer Sekunde. Und so. Da gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen, wie du das Ding bauen kannst und so. Gibt es ja diese sozusagen die Plasma mit einem Laser erzeugen und dann gibt es ja noch so andere Geräte, die das Plasma dann einhegen mit diesem komischen Magnetfeld, dieser Wendelstein 7X oder dieser Forschungsreaktor. Super interessantes Teil. Und vor allem das Beste daran ist ja, wenn die glauben, das wird ja klein gehalten, wir werfen darauf zu Recht sehr, sehr, sehr viel Forschung. Ja, die müssen sich mal angucken, wie oft ITER schon ausfinanziert war, weil die Kohle zu Ende war und wie oft die EU da Geld nachgelegt hat, den Finanzierungsrahmen erhöht hat. Weil selbst wenn das nicht die Energiequelle der Zukunft ist, da fällt bei so viel Grundlagenforschung dabei raus, dass es wichtig ist, dass wir das tun. Genau. So, und das tun wir ja auch. Genau. Wir werfen darauf Milliarden an Forschungsgeldern, weil A, es uns wichtig ist, B, weil wir uns tatsächlich diese Tür nicht verbauen wollen und C, weil es einfach der richtige Weg ist, Wissenschaft zu fördern. Aber das wird nicht klein gehalten, sondern es ist einfach noch nicht da. Und Kernfusion ist mega geil, ist aber sozusagen der erste richtig funktionierende Reaktor noch jahrzehntelang entfernt und dann wahrscheinlich noch ein, zwei Jahrzehnte, wenn man es hart drauf anlegt, dann sowas wie eine Serienreife. Ja. Und dann kommst du halt in so Probleme, dass du irgendwie Tritium herstellen musst, was man eigentlich in größeren Mengen nur durch sozusagen radioaktiven Zerfall als Abfallprodukt in Kernreaktoren herausbekommen hat, aber eben nicht in diesen modernen, die halt wenig Müll produzieren. Das heißt, du hast ein Problem, dass du halt sehr wenig Tritium hast, mit dem du auskommen musst, musst du dir andere Wege überlegen. Gut, bis dahin ist noch viel Zeit, aber weil so viel Zeit ist, bis dahin sind längst alle Dächer voll und die Windkraftanlagen stehen und ja, die Scheiße ist nicht richtig geil zu recyceln, aber auch das wird halt in 30 Jahren anders aussehen. Ja. Also es ist einfach komplett bescheuert und ich kann auch verstehen, dass man das irgendwie ätzend findet, wenn Windkraftanlagen irgendwo rumstehen, weil man die optisch nicht schön findet, ist in Ordnung, kann ich voll mit leben, aber bitte dann Alternative her. Ja. Welche? Und wann und jetzt und genauso günstig, bitte. Ja, meinetwegen. Also wenn so Bundesländer wie Bayern sagen, dass sie keine Windräder haben wollen, dann können sie das ja sagen. Die können ja sagen, okay, wir bezahlen im Zweifel einfach nochmal den siebten oder den 800. Windpark in der Ost- oder Nordsee, whatever. Da ist ja Platz. Und das ist ja auch der Wind auch die ganze Zeit. Aber dann sollten sie A, die Infrastruktur bezahlen über ihre Netzentgelte und B, mal endlich dafür sorgen, dass Kabel unter die Erde kommen oder über der Erde. Das ist die geilste Idee überhaupt, die Netzentgelte zu regionalisieren. Genau, zu regionalisieren. Da kriegen die richtig Anfall drüber. Dann laufen die richtig hart Amok. Ja. Aber ich fänd's auch ein bisschen geil. Fair. Ja, mega fair, so. Weil Norddeutschland einen richtig günstigen Strom hätte. Ja. Und das ist alles, was für mich zählt, so. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber ich wollte positive Nachrichten reinbringen. Wir haben ja irgendwie, es ist so, gerade Solar ist gerade so eine Art Pionierstimmung, gerade in dieser Erhöhung der Limits für die Balkonkraftwerke. Berlin hatte ja letztlich eine Förderung und es gibt so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Akzeptanz, dass man einfach jetzt einfach wirklich überall Solarpaneele hinballert. Ja. Und ist auch eine Art Wahrnehmung für die Schönheit von diesen Solarpanelen gibt es. Ich glaube, viele hielten die ja lange für sehr hässlich. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und kann das irgendwie, sieht die positiven Aspekte und gewisse eine Schönheit, dass das wahrgenommen wird. Ja, also genau, man kann das irgendwie schön, es gibt auch, was es gibt zum Beispiel, sind ja auch mittlerweile so Dachziegel mit integrierten Solarkot, die sind glaube ich dann nicht ganz so effizient oder so, aber du kannst aber ja dein Bestes damit machen. Aber es ist immer noch effizienter als Paneele vor 15 Jahren. Ja, ja, genau. So. Das stimmt. Das ist so. Wir haben irgendwie noch keins. Ich überlege aber auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht ein Balkonkraftwerk anschaffen sollte. Und dann habe ich bei der Recherche dazu etwas absolut Deutsches gesehen. Und das war so deutsch, dass ich fast gedacht habe, Mensch, das hätte ich ganz gerne. Also eigentlich will man sowas nicht haben, aber dafür würde ich eine Ausnahme machen. Und zwar der Solarzaun. Solarpaneele senkrecht aufgestellt als Zaun zum Nachbarn. Das machst du aber nicht mit diesen normalen einseitigen, sondern die sind doppelseitig. Ja. Und dann hast du zu jeder Seite und dann kriegst du nochmal einen ganz guten Effizienzgrad hin, weil du halt zu beiden Seiten dann. Aber wenn du das auf die Grundstücksgrenze setzt, genau. Ist der Nachbar ein Teil zur Hälfte des Stroms? Ich glaube, das musst du in einem Einzelfall irgendwie verhandeln oder so. Ah, Das fand ich aber eine schöne Idee. Das Problem ist nur hier, ich meine, in einer Mietswohnung in Berlin kann man schlecht so einen Grenzzaun aufstellen. Und da, wo ich einen aufstellen könnte, will ich keinen aufstellen, weil es hat keinen Sinn. Ja. Aber nee, ich wollte positive Nachrichten reinbringen. Das war jetzt hier mein... Das ist gut, Dennis. Ja. Es gibt noch eine positive Nachricht. Leverkusen kann anscheinend noch verlieren. Das ist das erste Mal dann diese Saison, oder? Obwohl jetzt sind die 90 Minuten um und bisher haben sie sich ja immer noch in der Nachspielzeit gerettet. Wenn die jetzt nochmal 5 oder 7 oder 9 Minuten Nachspielzeit haben, nochmal 3 Tore schießen, das wäre crazy. Oh, aber abseits vorher. Aber es ist der Elfmeter-Check? Ja, genau. Ja, das ist Elfmeter. Das gibt Elfmeter? Aber es war vorher abseits, würde ich sagen. Ja, gut. 22,2 Minuten werden nachgespielt. Dennis, ich würde sagen, wir haben es jetzt schon und wir haben noch was vorbereitet. Aber machen wir es erstmal nächstes Mal. Das machen wir am nächsten Mal. Ja, ja. Ich würde noch zum Rauschmeißer kurz noch die andere gute Nachricht, dass Taco Bell nach Deutschland kommt. Oh nach ja. Nach Berlin. Genau, davon habe ich auch gelesen. So. Und gerade Taco Bell bin ich ja echt interessant, weil gerade Taco Bell wird ja nachgesagt. Also ich gucke ja Colbert, und da gibt es immer so eine Sektion hier, Meanwhile, wo so Nebennachrichten dann aufgesagt werden. Und irgendwo wurde irgendjemanden von der Veranda so eine Taco Bell-Bestellung im Wert von so $34 mitgenommen. Ja. Und alle so, wie geht das denn überhaupt? Wie kannst du denn für $34 bei Taco Bell essen? Und scheinbar ist Taco Bell in den USA so sehr viel Essen für sehr wenig Geld. Ja gut, aber es kommt, glaube ich, darauf an, wo du es bestellst. Ne? Ja. Also wenn du da, ich glaube, DoorDash ist wahnsinnig teuer. Ja. Aber nee, insgesamt, wenn du in die Filiale gehst, dann ist das wohl das Ding. Nee, aber ich finde es auch gut, weil ich hatte schon lange keinen Durchfall mehr. Aber meinst du, wenn wir Taco Bell nach Deutschland bekommen, dann kriegen wir doch bestimmt den Bonus von quasi diesem fake-mexikanischen Essen in geil, aber mit der deutschen Lebensmittelsicherheit. Das ist ja das Ding, was McDonald's ist ja in Europa ja nicht schlecht. So wie in den USA. In den USA ist ja McDonald's ranzig, aber im Rest der Welt ist ja McDonald's gut. Ich war noch nie in den USA, ich kann dazu nichts sagen. Ich lese auch nur Berichte, aber es ist halt ranzig. Ja, ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Also, in Deutschland ist es okay, würde ich sagen. Ja. Es ist auch nicht, also mit zunehmendem Alter merke ich schon, du hast gehobenere Gastroansprüche mittlerweile. Nein, es geht einfach nur um Verdauung. Ach so. Ja. Ja, das ist kurzkettigen Weizengedöns, das ist ballert. Ja, und auch das ganze fettige Zeug und so, das ist schon alles nicht so angenehm. Nee. So, da gibt's, glaube ich, Besseres. Was dazu noch kommen soll, ist Krispy Kreme. Das ist ja diese Donutkette. Die soll auch noch rüberkommen. Ich glaube, die gehören einfach zu seinem Franchise-Gedöns. Krispy Kreme, ist es das? Das ist das, wo Lat-Lat-Donuts von Dings ist? Weiß ich nicht, was du meinst. Lat-Lat-Donuts sind die Donuts von Simpsons? Ach so, keine Ahnung. Die Krispy Kreme ist so eine Donut-Kette in den USA. Ja, ja, genau. Aber Lat-Lat ist doch irgendwie von irgendwas nachgedingst. Kann gut sein. Und das ist halt scheinbar, also da bin ich echt gespannt, ob sich das wirklich lohnt, weil ich glaube, Sachen Donut-Markt ist ja der deutsche Markt schon gut gesättigt. Also wir haben anders als Dunkin. Ja, das war's. Was gibt's denn noch? Ja, und in Berlin hast du ja die ganzen veganen Donuts und dann halt dazwischen. Die gibt es aber auch in Hamburg übrigens, habe ich gesehen. Ja, Barbie-Balls sind auch in Hamburg, ja? Genau, ich war in Altona, haben die den Laden gerade aufgemacht. Ja. Ja. Nee, ich meine, es gibt halt Dunkin auf der quasi Systemkettenvariante, dann auf der veganen Hipster-Variante gibt es das Barbie-Balls und dazwischen gibt es ja diese, die heißen irgendwie so Happy Donuts, das sind diese Donuts, diese sagt mir gar nichts. Das sind diese Donuts, die man Yvonne Di Lauro-Style. Da ist noch ein Brano draufgelegt oder so ein Kinder-Schoko-Riegel. Ach so, meinst du wie Wonder-Waffel nur mit Donuts. Mhm. So, das heißt, du hast diese ganze Bandbreite von Donuts eigentlich abgedeckt in Deutschland schon. Ja. Und dann willst du mit so einem System-Gastro-Donut um die Ecke kommen? Ja, keine Ahnung, bin ich gespannt. Würde ich auf jeden Fall mal probieren, wenn es in so einen Laden gibt, ja, aber... Soll in Berlin losgehen, es soll, genau, der Master-Franchise-Unternehmer, Ich Holding, hat Pizza Hut, KFC, Taco Bell und Krispy Kreme und möchte jetzt suchen in Berlin demnächst und weitere Filialen sind geplant in Frankfurt oder im August oder Juli soll es soweit sein. Taco Bell gibt es, glaube ich, bisher nur eine Filiale in Deutschland, ne? Die müsste in Rammstein sein. Ja, genau. Auf der Airbase, wo du nicht hinkommst. Ja, genau. Weil das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde so gerne einfach mal in Rammstein auf dieser Airbase unterwegs sein. Einfach diesen amerikanischen Lifestyle leben. Was? Ja, einfach die ganzen amerikanischen Ketten fressen. Ach so. Das okay. Was man nicht bekommt sonst. Taco Bell Berlin habe ich hier gefunden. Moment. Ja. Ist schon klar, wo er Ach so, kommt? Nee, das ist ein Wilbur Cross, das ist einfach Berlin in den USA. Okay. Ja. Und dazu gibt es ja... Connecticut. Ja. Wollen wir über das McDonald's-Kaulitz-Menü noch sprechen? Oder möchtest du dieses Nest im Westen nicht aufmachen? Also... Wir sind gleich bei 1,30. Ja, das können wir gerne noch machen. Ich war jetzt in den letzten Monaten tatsächlich so häufig bei McDonald's wie in den letzten Jahren nicht mehr. Ich habe McDonald's ignoriere ich komplett. Ja, aber das hat bei mir damit zu tun, dass ich sehr viel in deutschen Autobahnen unterwegs bin. Ja, und das ist halt, ja, ist McDonald's. Muss man einfach sagen, was gibt's an der Autobahn? Also McDonald's, da weiß man halt, was man kriegt. Ja. So. Manchmal gibt's noch Nordsee. Ich wollte gerade sagen, an A2 ist der Nordsee beliebt. Genau, das geht auch noch. Ich glaube Magdeburg oder so. Höhe Magdeburg gibt's einen Nordsee. Und vielleicht ein Subway. Ich habe noch nie Subway in der Autobahn gesehen. Ah, oh, gibt's schon mal. Ist selten, aber es gibt schon mal. Und weiß ich nicht, aber Subway ist dann ähnlich wie Burger King. Burger King hat ja überall andere Preise. Ja. Und Burger King an der Autobahn ist nochmal extra teuer. Richtig. Und ist immer alles super langsam. Ich weiß nicht, Burger King hat total mein Vertrauen verloren. Bei McDonald's weiß man einfach, was man kriegt. So. Ja, was Problem ist an Burger King an der Autobahn ist, dass es halt ein Franchise-Unternehmen ist von irgendwie hier Tank und Rast und die zocken uns ja ab. In dem Vertrag zur Privatisierung stand drin, dass kostenlos gepinkelt werden darf. Ich weiß, Dennis, das musst du mir nicht sagen. Jedenfalls gibt es jetzt die Kaulitz-Menüs. Bill und Tom haben je ein eigenes Menü und das Bill-Menü ist kein Vanille-Milchshake, sondern ein Milchshake-Vanille-Geschmack. Typ Vanille. Curly Fries und ein McPlant Mango Chili. Wo nur das Patty vegan ist. Ja, ich weiß, Dennis. Ja, aber das ist das Schlimme. Also, ich lese hier The Economist. Das vegane Wirtschaftsmagazin. Der Tom Kaulitz ist ein halber Liter Cola, 6 McPlant Nuggets und ein McPlant Tomato Char Grill. Ja. Weißt du diese Kategorie? Das nennt sich Famous Order. Das ist so ein Ding, was jetzt so machen. Und das Ding ist ja, in dieser ganzen Pressemitteilung wird immer gesagt, ja, die Bestellempfehlungen der bekannten Musiker-Zwillinge sind pflanzenbasiert. Nein, sind sie nicht. Das ist fucking Käse, der aus Eutersekret ist. Oh, die Soße ist wahrscheinlich auch nicht mal vegan. Kannst aber hier VIP-Tickets für die Tokyo Hotel für 2025 gewinnen. By the way, Tokyo Hotel ist gar nicht mal so schlechte Musik. Hör ich gerne. Ich wollte gerade eigentlich den Olli Schulz-Gag klauen. Ja. Die sagte, der immer sagt, das sind total, hast du mal Cowlitz Hills gehört? Nee. Super Podcast. Ist echt sehr unterhaltsam. Ja. Das sind, also machen beide einen sehr sympathischen Eindruck. Nicht das beste Allgemeinwissen, würde ich sagen. Also man merkt schon, dass die Schule. Aus Magdeburg kommen. Nee, das hast du gesagt. Ich wollte sagen, man merkt schon, dass die Schule vielleicht hätten durchaus länger besuchen dürfen und auch in den letzten Jahren dieser Schule waren ein bisschen intensiver vielleicht an der Schule teilnehmen hätten dürfen, müssen, sollen. Aber sehr sympathische Typen, sehr lustig. Und jetzt wäre es geil, wenn sie nochmal ein geiles Album machen würden. Dann wäre eigentlich alles super. Das hat Olli Schulz mal immer gesagt. Das stimmt. Das teile ich sehr. Vor allem, wie ist Bill Kaulitz an Heidi Klum geraten? Tom. Sorry, Tom. Ist egal. Wie du die einfach verwechselst. Gab es immer irgendwann eine lustige Geschichte. Dann gibt es noch die anderen beiden Tokyo Hotel, also Gustav und. Okay, was ist mit denen eigentlich? Ja, die wohnen halt in Deutschland. Die sind halt nicht so, die leben halt so ein bisschen unterm Radar. Ah, okay. Und dieser Gustav wohnt halt, glaube ich, immer noch da so in Magdeburg um die Ecke. Und da haben die irgendwie mal erzählt, dass die den dann besucht haben. Und dann sind die da irgendwie hingefahren. Abends war schon dunkel. Und dann stand der so einen halben Kilometer oder so vom Haus entfernt. Und hat schon gewunken, als sie kamen, und gesagt, hier, haltet mal kurz an. Und hat gesagt, ja, parkt mal eure Autos bitte hier und nicht bei mir vor der Tür. Ich will nicht, dass die Nachbarn denken, ich wäre reich. <Ja. lacht> Weil die Nachbarn, die wissen nicht, dass ich irgendwie so berühmt bin. Ja, nee, also ich habe zu McDonald's eine starke Meinung. Das hast du ja mitbekommen. Ja. Du hast mir diesen Link, glaube ich, gesendet und ich habe dir, glaube ich, einfach so einen Wall of Text zurückgesendet. Und das hat dich überrascht. Ich habe einfach nur diesen Aufsteller gesehen. Ja. Also eigentlich war ich eigentlich nur kurz, haben wir kurz angehalten, pinkeln gehen und ich hatte noch hier Punkte und habe mir schnell einen Kaffee geholt. Ja, und du hast mir dann einfach so den Aufsteller gesehen. Und habe dann gewartet, bis da mein Kaffee fertig war und habe dann den Aufsteller fotografiert. Weil ich das irgendwie ein bisschen bizarr fand. Und was ja auch sehr interessant ist, es gibt ja auch die exklusive Kaulitz Kollektion. Ne? Mit Sneaker, Sweater, T-Shirts und Caps. Ach, wirklich? Ja. Bei McDonald's? Genau. Den Style gibt's nur bei McDonald's. Ah, geil. Naja. Naja, also McDonald's hat sich ja entschieden, dass sie Boomer-Nazis den Arsch lecken wollen, indem sie den einzigen veganen Burger abgeschafft haben. Das finde ich so lustig, dass McDonald's diesem Druck wahrscheinlich von ihren Franchise-Nehmern hat die ganzen Sachsen-Ossis. Ist das deswegen passiert oder ist es einfach eine Reaktion darauf, dass McDonald's Corporate verstanden hat, dass sie ihre Franchise-Nehmer eh nicht so streng kontrollieren können und einfach keinen Bock auf so einen Skandal wie bei Burger King haben? Ja, aber du hast ja den Patty ja trotzdem vegan. Aber stimmt, der Patty ist halt explizit nicht als Ersatz gekennzeichnet, also der ist schon anders, optisch komplett anders. Es kann gut sein, und andersrum denke ich mir, Burger King, also wenn du in der Wahrnehmung der Markenwahrnehmung, McDonald's setzt ja sehr auf so dieses Familiending. Ja. Und Burger King war schon sehr mit dem Whopper und dem Flame Grilled sehr auf männlich gestimmt. Dass die einfach sagen könnten, YOLO, unsere Marke ist so männlich aufgeladen, wir können einfach ohne Probleme in dieses verweiblichte, vegane Sojagedöns reingehen und uns passiert schon nichts und können das komplett embracen. Und unsere Marke, also stärkt sich nur dabei, weil wir einfach so einen krassen Kontrast aufmachen. Und bei McDonald's ist das halt so ein, wir sind irgendwie das Familiending und wenn wir jetzt dieses woke, städtische, vegane machen, dann haben wir auf dem Land ein Problem-Ding. I don't know. Also ich würde gerne die Markenanalysen davon lesen. Ich würde gerne wissen, was, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das an den Verkaufszahlen lag. Weil sonst würden sie ja nicht ein Ersatzprodukt anbieten, das halt irgendwie ist. Aber irgendwas muss da passiert sein, dass McDonald's hat entschieden hat, das ist uns kein Risiko. Aber vielleicht ist das tatsächlich mit dem, haben keinen Bock auf solche Skandale und machen deswegen das nie richtig und sagen, es ist halt dieser Patty ist halt von Beyond Meat und dann ist auch egal und er sieht auch anders aus als unsere anderen Patties und da gibt es keine Verwachsungsgefahr. Und daran ist jetzt was nicht vegan? Das ist das Bun oder was? Die Soße und der Käse. Ach, Soße und Käse, okay. So. Ja gut, Käse kannst du ja weglassen. Ja, aber die Soße. Das mit den Soßen, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum man da nicht, also. Naja, also Burger King hat ja sich entschieden, in der Küche, gar nicht mal so sehr aus so, die haben ja nur eine vegane Mayo hinten, nur eine. Ja, gut, aber ich meine. Allein aus Kostengründen lohnt sich das ja für. Genau, das stimmt, aber das hilft halt nichts, wenn du nur vegane Soßen hast, aber trotzdem irgendwie der Hauptdarsteller von Ratatouille bei dir über den Grill läuft. Das stimmt. Naja. Ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich bin großer Fan von Burger King, die haben sich mir sehr überzeugt und das ist tatsächlich das einzige Pflanzen. Warst du sogar heute beim Burger King an der Schönhauser Allee? Ja, und es war vollkommen okay, das vegane Zeug. Also, nee, das, also ich, in diesen Laden. Lange Zeit war ja für mich der Burger King im Norden am Bahnhof der schlimmste Deutschlands, bis ich dann hier mal war. Und irgendwie nach einem, ich glaube, da kam ich sogar vom Fußball oder so. Ja, ja, jetzt will ich mal eben schnell zwei Cheeseburger auf die Hand oder so. War nicht zu machen. Ich stand da 10 Minuten drin, mich hat keiner bedient, konnte nichts bestellen. Ja, das haben sie gelöst. Die haben jetzt einfach 700 Terminals hingestellt. Mit großen Schildern an der Kasse machen wir nichts. Ja, aber da gab es die Terminals halt auch nicht, als das war, ja. Und es war keiner da, der irgendwas. Ja. Und ich stand da auch nicht alleine. Aber wir wollen heute kein Business mehr, wollen wir nicht. Nee, also man merkt halt schon tatsächlich, und weil es halt kein Burger King der Burger King Deutschland GmbH ist, gibt es natürlich auch keine Coupons. Ah, oh, ich hasse es. Ja, das muss man diesen Franchise-Nehmer mal langsam austreiben und das passiert so langsam. Bei McDonald's machen die das ja. Ja. Also wenn du jetzt einen neuen Vertrag machst, dann musst du teilnehmen, glaube ich. Ja, das macht Burger King, glaube ich, auch mittlerweile, aber die haben noch diese Altverträge rumdümpeln. Was tatsächlich mich überrascht hat, Burger King hat jetzt quasi ähnlich wie McDonald's diese App eingeführt, wo du auch deinen QR-Code jetzt scannst und so Punkte sammelst in der Burger King App. Mhm. Das hat das Ding unterstützt. Das müssen die wahrscheinlich hart bei Corporate durchgedrückt haben. Ja, das kann sein. Also oder zwangsweise auf die Terminals per Software-Update eingespielt und die können sich dagegen nicht wehren oder so. Weil bei Coupons ist es tatsächlich ja so, die haben ja prinzipiell, die Franchise-Nehmer ja freie Preisgestaltung. Ja. Und deswegen können sie Coupons ja einfach ablehnen. Das macht halt, also selbst in Berlin, glaube ich, nur 2 Filialen. Nee, stopp, selbst die Filialen bei Alex, die waren auch jahrelang berüchtigt dafür, einfach keine Coupons zu nehmen, weil der Franchise-Nehmer ein Trottel ist. Da geht's mittlerweile in dem Hotel drunter. Mhm. In der Bahnhofsfiliale immer noch nicht, kannst du vergessen. Und der einzige solide Burger King in Berlin ist immer noch, finde ich, und auch einer der schönsten natürlich, ist am Esstiergarten in diesem Pavillon. Oh, weiß ich gar nicht, Und das ist tatsächlich ein Burger King der Burger King Deutschland GmbH und deswegen ist es gut. Ich brauche mal endlich mal eine Liste von den guten Burger Kings. Ich hätte gerne mal Folgendes. Gute Burger Kings, geh jetzt mal wieder zurück auf die Autobahn. Abschließende Bitte an die Community. Du bist ja nicht der Einzige in diesem Land. Tja, ich würde ganz gerne wissen, also was ich mir vorstelle, ist folgendes Produkt. Ich fahre, sagen wir mal, auf der Autobahn 7 von Hamburg nach Hannover. So. Und dann sehe ich, aha, in 5 Kilometern Raststätte irgendwas und dann die Piktogramme angeboten, okay, das ist irgendwie Tankstelle, Hotel, Duschen, Duschen, Nordsee und Burger King. Ja. So. Da möchte ich gerne wissen, was ist denn an den nächsten Autobahnraststätten für Programm? Oh, nicht nur dieses, die nächste Tankstelle in 77 Kilometern. Genau. Sondern was ist da? Ja. Und ich möchte eigentlich dann auf einer Webseite oder irgendwie sagen können, so, ich bin jetzt hier und ich fahre nach da, meinetwegen auch nimm meinen Standort, check kurz, wo fahre ich, alles klar, und dann zeige ich dir die nächsten Raststätten, die kommen und was da angeboten wird. Warum gibt es das nicht? Das könnte man einbauen. Kennst du diese Routenplaner für so E-Autos? Genau, das gibt's, das kannst du machen, aber du kannst nicht, auch in der Routenplanung, müsstest du immer sozusagen auswählen, ich möchte jetzt dieses Restaurant zu McDonald's, ich will aber eine Übersicht, was gibt es an der nächsten? Fahre ich jetzt die nächste oder die übernächste raus? Oder fahre ich doch zu einem Autohof? Ja. Das will ich eigentlich sehen, an dieser Strecke, an der ich jetzt bin. Und das wäre die Ideallösung. Und dann kann ich noch so einen Haken machen, zeigt mir auch Autohof an. Ja? So. Und dann sind die unterschiedlich farbliche Kennzeichen. Dann weiß ich, okay, alles klar, blau unterlegt ist jetzt an der Autobahn und die grün unterlegt ist Autohof, dann muss ich rausfahren. Was es aber nicht mal gibt, ist, ich würde auch die Rohdaten einfach nehmen. Ja? Wo ich dann einfach mir irgendwie ein 200 Seiten PDF nehme und finde raus, aha, A7, ja, alles klar, ich bin jetzt bei die Liste der Raststätten auf der A7 plus die Von Norden nach Süden oder andersrum, plus, und dann guck mal, das gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt's einfach nicht. Warum? Geheimwissen. Was soll das? Das ist halt Geheimwissen. Ich verstehe es nicht. In diesem Land darfst du halt und das kann, wissen. Aber das kann nicht, also das muss sich irgendwie, muss das doch aus Daten hier. Das hört sich echt nach einer guten OpenStreetMap-Aufgabe an. Ja. Man sagen kann, es gibt mir bitte mal alle Raststätten an der A7 und alle Unternodes nach dem Motto, was ist in dieser Raststätte? Genau. Das könnte man eigentlich relativ simpel rausbekommen. Ja, dann mach das doch. Bau doch mal, Dennis, wenn du nichts zu tun hast, einfach mal den Anycast Raststättenplan für die Menschen. Ja. Genau. Machen wir den Deckel drauf? Ja, machen wir den Deckel drauf. Nächste Woche haben wir was ganz Tolles für euch. Übernächste Woche. Warum denn übernächste Woche? Wir machen in 2 Wochen. Ja, aber wir haben jetzt schon wieder 3 Wochen nichts gefallen. Also, ja, wir müssen in diesen Rhythmus wieder reinkommen, in 2 Wochen. Wir können trotzdem nächste Woche aufnehmen. Das können wir in der Tat machen. Weil das Thema ist zeitlos. Ich muss jetzt aufstoßen hier in Zeit. Ja, dabei hast du. Dabei, ja. Ich hole mal, wir können ja hier mal abmoderieren. Dann hören wir mal, alle Kinder lernen lesen und ich hole währenddessen Korn. In diesem Sinne, ihr könnt uns überall folgen, wo ihr uns folgen wollt oder auch nicht, whatever. Ihr und ganz wichtig ist auch anycar.st/unterstützen. Richtig. Da findet ihr nämlich alle Hinweise zum Impulsausgleich. Genau, wie ihr uns ohne Gegenleistung Geld zukommen lassen könnt. Die Methode Astro TV. Da gab es ja keine ganz, ganz guter Gag, ja. Das ist nicht schlecht. Bis dann. Tschüss.